kein anderer Name als der Name Jesus. Kein anderer Weg in die Gegenwart Gottes. Als Jesus. Kein anderer Name, in dem die Kraft ist, in dem die Macht ist, in dem die Herrlichkeit ist. Kein anderer Name, kein anderer Name als der Name Jesus. Zacharia 4, Vers 6 heißt es. Dies ist das Wort des Herrn an Zerubabel. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr der Herrscher. Wer bist du, großer Berg? Vor Zerubabel werdet zur Ebene. Und er wird den Schlussstein herausbringen unter lautem Zuruf. Gnade, Gnade für ihn. Halleluja. Halleluja. Jesus ist der Schlussstein. Halleluja. Und in seinem Namen ist Gnade. Und was immer der Berg sein mag in deinem Leben heute Abend hier, was immer die Sache sein mag in deinem Leben, von der du glaubst, dass sie dich hindert wirklich, die Fülle Gottes, den Segen Gottes oder was auch immer in deinem Leben zu erleben, was auch immer es sein mag. Heute Abend bringt der Himmel den Schlussstein heraus. Den Schlussstein, der Jesus ist. Und in diesem Stein ist Gnade. Gnade für dich. Und wo auch immer du Gnade brauchst heute Abend, wofür auch immer du Gnade brauchst heute Abend, was auch immer dich vielleicht getrennt haben mag von Gott, was auch immer dich gehindert haben mag in der Vergangenheit, was auch immer dich gebunden haben mag in der Vergangenheit, was auch immer dich zurückgehalten mag in der Vergangenheit, was auch immer dich getrennt haben mag von Gott, heute Abend ist Gnade. Gnade für dich. Und ich spüre einfach wirklich so diese Sehnsucht des Heiligen Geistes, heute Abend wirklich seine Gnade über dir auszugießen. Wenn du sagst, jawohl, heute Abend, ich brauche diese Gnade für mein Leben. Ich brauche diese Gnade, damit der Berg in meinem Leben zur Ebene wird. Ich brauche diese Gnade für Vergebung. Ich brauche diese Gnade für Reinigung. Ich brauche diese Gnade für Veränderung. Ich brauche diese Gnade für Durchbruch. Ich brauche diese Gnade für Heilung. Ich brauche diese Gnade für Befreiung. Wofür auch immer du Gnade brauchst, das ist einfach eine Ausgießung des Heiligen Geistes von Gnade. Komm einfach so weit, du kannst hier nach vorne einfach drücken, einfach aus deine Sehnsucht nach dieser Gnade, dein Hunger nach dieser Gnade. Und er wird dir begegnen heute Abend. Einfach rückt einfach auf, einfach als ein Zeichen, einfach, dass du diese Gnade Gottes möchtest heute Abend, weil da ist Gnade. Gnade, Gnade, Gnade, Gnade, Gnade, Gnade, Gnade, Gnade, Gnade, Gnade, Gnade, Gnade, Gnade, Gnade, Gnade. Oh, Gnade für ihn, Gnade für sie. Gnade, Gnade, Gnade, Gnade, Gnade. Rückt einfach auf, rückt einfach da nach vorne auf. Halleluja. Da ist Gnade, Gnade, Gnade. Ihr könnt euch auch hinknien, wenn ihr wollt, wie auch immer. Was auch immer die Position ist, die du einnehmen möchtest. Das sind Ströme der Gnade heute Abend. Ströme der Gnade. Ströme der Gnade zur Vergebung. Ströme der Gnade zur Reinigung. Ströme, die durch sein Blut freigesetzt sind. Ströme, die durch den Eckstein freigesetzt sind. Ströme der Gnade für dein Leben. Ströme der Gnade für deine Familie. Ströme der Gnade für die verlorenen Angehörigen um dich herum. Ströme der Gnade. Ströme der Gnade. Das sind Ströme der Gnade heute Abend. Halleluja. Halleluja. Oh, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, streck dich aus. Streck dich aus. Oh, da ist eine Ausgießung der Gnade Gottes heute Abend. Der Eckstein ist aufgerichtet. Der Eckstein ist aufgerichtet. Gnade, Gnade für sie. Gnade, Gnade für ihn. Vielleicht ist da eine Bindung, die dich schon lange gequält hat in deinem Leben, die du loswerden möchtest unbedingt. Eine Sucht, eine Sünde, was auch immer es sein mag. Heute Abend ist Gnade. Gnade, Gnade, Gnade, Gnade, entscheide dich heute Abend nicht mehr mit dieser Sache nach Hause zu gehen, sondern Gnade zu nehmen, weil er gießt seine Gnade aus. Halleluja, nicht durch Heer, nicht durch Kraft, sondern durch seinen Geist. Halleluja, Halleluja, oh Halleluja, oh Halleluja, oh Halleluja. Oh, Halleluja. Oh, Halleluja. Halleluja. Oh, tu dein Werk, Heiliger Geist. Tu dein Werk. Tu dein Werk, Heiliger Geist. Tu dein Werk, Heiliger Geist. Oh, tu dein Werk, Heiliger Geist. Oh, tu dein Werk, Heiliger Geist. Oh, da ist Gnade, Gnade, Gnade, Gnade. Oh, du wirst nicht mehr der gleiche sein. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Verdiente Gunst. Es ist unverdient, aber er gießt es aus, einfach so. Halleluja. Halleluja. Einfach dein Herz vor ihm aus. Bitte ihn um Vergebung, wofür du ihn um Vergebung bitten möchtest. Nimm sein Blut in Anspruch, wo du sein Blut in Anspruch nehmen möchtest. Löse dich von jeder Macht und Gewalt und Sucht oder Sünde, was dich geknechtet hat, einfach im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Schütt ihm einfach dein Herz aus. Im Glauben. Also im Glauben. Im Glauben. Noch viel mehr, als du bereit bist, Gnade zu empfangen, ist er bereit, Gnade auszugießen heute Abend. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Ja, ja, oh ja, ja, oh, da ist Gnade zur rechtzeitigen Hilfe, sagt das Wort Gottes. Oh, vielleicht bist du hierher gekommen, wirklich auf dem letzten Meter, und du dachtest so, wenn Gott mich nicht berührt, dann weiß ich nicht, wie es weitergeht. Aber ich sage dir, da ist Gnade zur rechtzeitigen Hilfe. Da ist Gnade zur rechtzeitigen Hilfe heute Abend. Er kommt und er begegnet dir heute Abend mit seiner Gnade zur rechtzeitigen Hilfe. Oh, Halleluja. Oh, Halleluja. Oh, Halleluja. Oh, Halleluja. Oh, Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Das Gebetsteam kann nach vorne kommen, die Heilungsdiener, Mentoren, ihr könnt nach vorne kommen und einfach ganz sanft, einfach legt einfach Leuten die Hände auf und setzt einfach die Gnade Gottes frei. Da ist diese Zuteilung. Da ist diese Zuteilung der Gnade Gottes. Halleluja. Oh, da ist diese Zuteilung der Gnade Gottes. Oh, oh, oh, Jesus. Oh, Jesus. Heilungsteam, Peter, Glory House Leiter, kommt nach vorne, legt mit die Hände auf. Halleluja. Oh, da ist Gnade. Oh, da ist Gnade, Gnade, Gnade, Gnade, Gnade, Gnade. Oh, Gnade, Gnade für ihn, Gnade für sie. Oh, oh. Oh, Gnade zur rechtzeitigen Hilfe. Schau auf Jesus. Schau nicht auf Menschen. Schau nicht auf Menschen, sondern schau auf Jesus. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Legt einfach die Hände auf. Halleluja. Verwandlung, da ist Verwandlung, da ist Verwandlung aus seiner Gegenwart. Da ist Verwandlung aus seiner Gegenwart, da ist Verwandlung aus seiner Gegenwart. Oh, da ist Verwandlung aus seiner Gegenwart, da ist Verwandlung. Oh, da ist Verwandlung aus seiner Gegenwart. Oh, oh, oh, oh, oh, da ist Verwandlung aus seiner Gegenwart. Verwandlung aus seiner Gegenwart. Gnade zur Verwandlung. Gnade zur Erneuerung. Gnade zur Befreiung. Gnade für neue Gunst in deinem Leben. Gnade. Oh, Gnade. Gnade. Oh, Jesus. Oh, Jesus, wir danken dir für deine Gnade. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Gnade. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh. Ah. Ah, da ist genug Gnade. Jesus. Füll sie, Heiliger Geist. Oh, füll sie, Heiliger Geist. Oh, füll sie, Heiliger Geist. Oh, füll sie, Heiliger Geist. Oh, oh, oh, füll sie, Heiliger Geist. Oh, oh, oh, oh, nicht mehr die gleichen. Nicht mehr die gleichen. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Es ist Blut Jesu Christi. Oh, das Blut Jesu Christi. Er vergibt dir nicht nur, sondern er reinigt dich auch. Er reinigt dich. Er reinigt dich von aller Ungerechtigkeit. Er reinigt dich von all dem Alten. Oh, von all dem Alten. Oh. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Jede Zelle seines Körpers von neuem geboren, von neuem geboren, von neuem geboren. Oh, neu gemacht, neu gemacht, neu gemacht, neu. Oh, mehr, Herr, mehr, Herr, mehr, Heiliger Geist. Da ist Freisetzung, Freiheit. Oh, das heißt, der Geist des Herrn ist auf mir, um auszurufen, Freiheit den Gebundenen. Freiheit, er öffnet die Gefängnistür. Eröffne die Gefängnistür und du musst nie wieder dahin zurück. Nie wieder da hinein. Nie wieder zurück ins Gefängnis. Oh, da ist Freiheit. Weißt du, da ist Befreiung. Das sind Engel der Befreiung hier über dem Bereich hier rechts von mir. Das sind Engel der Befreiung. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh. Halleluja. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Gnade. Gnade. Oh. Gnade. Oh. Oh, Gnade. Oh, Gnade. Gnade. Oh, Jesus bewegt sich im Raum. Oh. Oh. Da fallen Ketten ab. Da fallen Ketten ab. Oh, Dinge der Vergangenheit. Dinge, die dich in der Vergangenheit gebunden haben. Sie fallen jetzt ab. Die Ägypter, die ihr heute seht, werdet ihr in Ewigkeit nicht mehr sehen, sagt das Wort Gottes. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Oh, das sind einige hier im Raum. Und da, du hast eine heftige Vergangenheit, die dir immer noch manchmal so vorgekommen ist, wie wenn du sie nie loslassen würdest, wie wenn du sie nie loslassen könntest, wenn sie nie hinter dir bleiben würde. Aber heute Abend sagt Jesus, ich bewege mich zu deinen Gunsten und es fällt hinter dir, es fällt ins Meer, so wie die Ägypter hinter Mose ins Meer gefallen sind. So fällt deine Vergangenheit heute hinter dir ins Meer. Du kannst sie zurücklassen, du gehst vorwärts, du gehst weiter. Du schaust nicht mehr nach hinten, sondern du schaust nach vorne. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Oh. Oh, Halleluja. Oh, Halleluja. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh. All things are new. All things are new. All things are new. All things are new. All things are new. All things are new. Ich sehe auch Leute, die schon länger für den Herrn im Dienst waren und die irgendwie müde geworden sind. Und du hast irgendwie ein Stück weit auf dem Weg einen Teil einfach der Hoffnung und des Glaubens irgendwie verloren. Aber Gott spricht heute Abend zu dir und er sagt, alles ist neu. Alles ist neu. Oh. Oh. Ja, ich habe den Eindruck, während die anderen einfach weiter beten, für die, die hier vorne sind, ich habe den Eindruck, ich soll spezifisch für Leute beten heute Abend. Einige, die seit 10 Jahren, seit 20 Jahren schon im Dienst für den Herrn sind. Und muss nicht unbedingt vollzeitlich sein, aber wirklich, wo wirklich der Dienst am Herrn war, wirklich das Wichtigste in deinem Leben. Aber irgendwie bist du müde geworden, irgendwie hast du Hoffnung verloren oder Glaube verloren ein Stück weit. Hast es vielleicht gar nicht gemerkt, aber jetzt in der Gegenwart Gottes merkst du es. Heute Abend möchte Gott wirklich den Speicher deines inneren Menschen neu auffüllen. Menschen, die hier sind, 10 Jahre, 20 Jahre, mindestens 10 Jahre, Gott gedient haben. Aber du bist müde geworden und Gott möchte dich heute Abend neu füllen. Wenn dich das betrifft, du kannst zu mir herkommen. Halleluja. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus, oh Jesus, füll sie auf. Oh Jesus, fülle, fülle. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, Herr, gib dem Müden neue Kraft. Oh, das Alte ist vergangen. Oh, oh, Neues, Neues, Neues, oh, Neues, Neues, gerade jetzt. Oh, Neues. Jesus, Jesus, Jesus, touch them all. Oh, touch them all, touch them all, touch them all. Oh, oh, touch, touch, touch them all. Hallelujah. Jesus. Oh, glory. Oh, glory, glory, glory. Whew. Glory. Glory. Ah, fire. Ah, fire. Fresh fire. Laufen und ermüden nicht und sie rennen und ermatten nicht. Halleluja, weil es geschieht nicht durch Heer und es geschieht nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, sagt der Herr. Jesus. Oh Jesus, oh Jesus, füll sie, füll sie, füll sie. Im Raum. So eine Gegenwart Gottes. Weißt du, auch wenn du in der allerletzten Reihe auf dem Platz sitzt oder oben auf der Empore oder wo auch immer du bist, sag dir, die Gegenwart Gottes ist hier. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke für dein Wirken hier. Danke für dein Wirken hier. Danke für die Engel Gottes. Danke für die Gegenwart, Herr, der die Herzen berührt. Danke, Jesus, dass du hier in diesem Raum den Menschen begegnest. Genau da, wo sie sind, Herr, gerade jetzt. Gerade jetzt. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Thank you. Halleluja. Da gerade da, wo du sitzt, leg einfach mal, wenn das dein Nachbar dir erlaubt, leg einfach mal deine Hand auf seine Schulter und sag: Herr, berühr ihn. Herr, berühr sie. Oh. Oh. Oh. Ja. Mehr. Mehr. Berühr sie mehr. Verwandel sie. Verwandel ihn. In dein Bild, ein Jesusmann, eine Jesusfrau, verwandelt in sein Bild. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Jesus. Halleluja. Wir machen jetzt einfach den Übergang Richtung Wort Gottes weiter. Halleluja. Joshua Mills wird uns heute Abend dienen. Halleluja. Preist den Herrn. Aber weißt du, letztendlich, weißt du, der Herr dient uns die ganze Zeit. Amen. Er benutzt unterschiedliche Gefäße. Er wirkt auf unterschiedliche Art und Weise. Sei einfach zu Hause in der Gegenwart Gottes. Ja, ihr könnt einfach, wenn du dich nicht bewegen kannst jetzt gerade, bleib einfach an dem Platz, wo du bist. Das ist kein Problem. Halleluja. Bleib einfach, wo du bist. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Ah. Wow. Just lift up your hands into the glory. Just lift up your hands. Heb einfach deine Hände hoch in die Herrlichkeit. Tonight we're yielding. Wir geben uns heute Abend hin. Tonight we're surrendering. Wir kapitulieren heute. We let go of any limits. Wir lassen alle Grenzen und Limits los. Any confinements that we've given to God. Alles, was wir vor Gott schon gebracht haben. We open our hearts fully. Wir öffnen unsere Herzen komplett. To the work of the Holy Spirit. Für das Wirken des Heiligen Geistes. And his glory. Und für seine Herrlichkeit. Oh, right now. Genau jetzt. Lord, let a new glory come. Lade eine neue Herrlichkeit ein. Let a new glory come. Lass die neue Herrlichkeit rein. A new glory we've not known before. Eine Herrlichkeit, die du vorher nicht gekannt hast. A glory we've not touched before. Die du vorher nicht berührt hast. A glory we've not seen before. Die du vorher noch nie gesehen hast. A glory we've not heard about before. Von der du noch niemals gehört hast. Oh, a glory we've not felt before. Eine Herrlichkeit, die du noch niemals gespürt hast. Lord, let a new glory come. Herr, lass die neue Herrlichkeit zu uns kommen. Eine neue Herrlichkeit. A new glory. Eine neue Herrlichkeit. A new glory, ever increasing glory. Die immer zunimmt. A greater glory. Eine größere Herrlichkeit. Lord, let the new glory come. Herr, lass die neue Herrlichkeit kommen. In Jesus' mighty name. In Jesu Oh, come on, just surrender Namen. To the work of God. Gib dich ihm einfach hin. Just surrender to the work of the Spirit. Gib dich dem Wirken des Geistes hin. Oh yes. Ja, genau. Halleluja. Halleluja. Oh, ra la la ma la le monda la le de de le mo la lo ma la le me le mo ka la ma le mende le mende. Bora ba la la mande le mo si le menda la ma ka la mo cobra. Le besse le monde le me ke la ma sa. Brande le becche sto la mombo brache pante le becchi roba ste le mon cobo bashande le becchi basta la mante be brashi bomba si le menche sto la momba la mente le mica bosta la macaya mosso pala mosia kia hamba la basha la matile mencola masita le mea ora baba baya la makista le menche rosha la mama ye se kia mosso brasi resha la maco brashe basta le menco brashi la moco. And the Spirit of the Lord would say, und der Geist des Herrn sagt, there is a realm that I'm opening up even in this place tonight for you. Das ist eine Dimension, die ich heute Abend für euch aufmache. There's a new thing that I'm doing in the earth. Da ist eine neue Sache, die ich auf der Erde tun will. And this new thing I'm opening unto you. Und was ich heute für euch freischalte. Oh yes, I'm welcoming you into that which I have prepared for this day. Ja, ich lade dich ein zu dem, was ich heute vorbereitet habe. Oh, for the days in the natural are dark. Denn die Tage hier auf Erden, die sind dunkel. The ways of the world are wicked. Die Wege der Welt sind böse. But I have prepared another way for you. Aber ich habe einen anderen Weg für dich vorbereitet. Oh yes, I have already made a way for you. Ja, ich habe schon einen Weg für dich gemacht, dass du durchläufst. I have prepared a way for you in my glory. Ich habe einen Weg für dich in meine Herrlichkeit gebahnt. And even tonight in this place. Und sogar heute Abend hier. I'm opening up new dimensions of my heart unto you. Da öffne ich neue Dimensionen meines Herzens für dich. I'm opening places of my glory that you've not yet known. Ich öffne neue Orte meiner Herrlichkeit, die du noch nicht kennst. All you've got to do is surrender. Alles was du tun musst, ist dich hinzugeben. All you've got to do is yield. Alles was du tun musst, ist dich zu ergeben. All you've got to do is allow me to move. Alles was du tun musst, ist mir zu erlauben, dass ich mich bewege. Allow me to do that which I do best. Erlaube mir, das zu tun, was ich am besten kann. Let go of your preconceived ideas. Lass deine eigenen Vorstellungen los. And welcome the freshness of my flow. Und heiße die Frische meines Fließens hier. Let go of the days of the old. Lass das Alte los. And embrace this day of the new. Und umarme diesen Tag, der Neues bringt. Oh yes, for there are miracles in this day. Denn hier sind Wunder vorbereitet and an diesem there are breakthroughs Tag. In this day. Und hier sind Durchbrüche an diesem and Tag. And there are answers to your prayers in this day. Und da sind Antworten auf deine Gebete hier. Oh yes, there's a fulfillment even in these days of glory. Ja, da ist eine Erfüllung in diesen Tagen der Herrlichkeit bereit. To those visions I've given to you in the past. Für diese Vision, die ich dir in der Vergangenheit gegeben habe. And the things that I've spoken to you about in the secret place. Die Dinge, die ich dir im Verborgenen offenbart habe. That which I've given to you in secret. Das, was ich dir im Verborgenen you shall gegeben begin habe, to see with your visible eyes. Das wirst du mit deinen eigenen Augen jetzt sehen. That which I promised to you das, in prayer. Was ich dir im Gebet versprochen habe. You shall begin to know it even in the natural. Du wirst es im Natürlichen sehen. Oh, for I'm moving by my spirit. Denn ich bewege mich in meinem it's Geist. A spiritual thing. Es ist eine geistliche Sache. That shall flow into every aspect of the natural. Die in jeden Aspekt des Natürlichen reinfließen wird. Oh, yes, permission, ja, erlaube es mir, to move in you, in dir mein Werk zu tun. But also give me permission to move in your family. Aber gib mir auch die Erlaubnis, mich in deiner Familie give auszubreiten. Give me permission to move in your workplace. Erlaube mir, an deinem Arbeitsplatz zu wirken. Give me permission to move in your finances. Und auch in deinen Finanzen will ich wirken. Give me permission to move within your streets and your communities. Erlaube mir, in deiner Stadt und in deiner Gemeinde zu wirken. Give me permission to move within your cities and your regions. Erlaube mir, in deiner Stadt und deiner Region zu wirken. For I am doing a new thing, says the Lord. Denn ich tue eine neue Sache, sagt der Herr. And I'm inviting you into the new. Und ich lade dich in das Neue ein. So just surrender. Also gib dich einfach hin. And let me do. Und lass es mich tun. What only I can do. Das, was nur ich tun kann. Declares the Lord. Das erklärt der Herr. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. These are days Dies sind Tage of great glory. Einer großen Herrlichkeit. These are days of greater glory. Dies sind Tage einer noch größeren Herrlichkeit. These are days of ever increasing glory. Dies sind Tage einer stetig wachsenden Herrlichkeit. These are days Dies sind Tage, that God has prepared for you. In denen Gott was für dich vorbereitet hat. I don't believe it's a mistake that you're here tonight. Ich glaube nicht, dass es ein Fehler ist, dass du heute da bist. And I don't believe it's a mistake that I'm here tonight. Und ich glaube auch nicht, dass es ein Fehler ist, dass ich heute hier bin. I don't believe it's a mistake that God's prepared this place for us tonight. Ich glaube nicht, dass es ein Fehler ist, dass Gott diesen Platz heute für uns vorbereitet But hat. All of the details. Aber alle Details, everything that had to come together to bring you to this place, alles, was dich hierher gebracht hat, it was all orchestrated by the Spirit of God. Das war alles durch den Geist Gottes vorbereitet für dich. And he who has begun a good work, Und er, der ein gutes Werk begonnen hat, is faithful to complete it. Er ist auch treu, dass er es vollendet. Bring it all the way into fruition to see it. Dass er all die Visionen ins Sichtbare bringt. There's some of you you've come. Und manche von euch, ihr seid hergekommen, weil ihr sehr verzweifelt seid. Because there's some things you need from the Lord desperately. Weil ihr vom Herrn Dinge verzweifelt benötigt. Some of you have come with pain in your body. Manche von euch sind mit Schmerzen in ihrem Körper gekommen. Some of you have come with nothing in your bank account. Manche haben nichts mehr auf ihrem Konto. Some have come amidst family controversy. Manche sind gekommen, obwohl da Streitigkeiten in der Familie sind. Some people didn't want you to come. So dass deine Familie nicht wollte, dass du kommst. Manche wollten dich zurückhalten, dass du herkommst. But you're here. Aber du bist da. You're here. Du bist da. You're here. Du bist da. You're here, and this is the glory realm. Du bist da, und das ist die Dimension der Herrlichkeit. In this realm, things begin to change. In dieser Dimension verändern sich die Dinge. I can declare that this realm is the glory realm. Ich kann erklären, dass das hier die Herrlichkeitsdimension ist. Because this is the realm of God. Denn das ist die Herrlichkeit Gottes, der Ort Gottes. Tonight this domain belongs to God. Heute gehört dieser Ort Gott. And if you're in this atmosphere, und wenn du in dieser Atmosphäre you're bist, in the atmosphere of God. Dann bist du in der Atmosphäre Gottes. I've got Bible proof. Das steht in der Bibel. The scriptures tell us. Die Schriften sagen uns if das. Two or more are gathered, wenn zwei oder mehr in seinem Namen sich versammeln, together, gemeinsam, in the name of Christ, im Namen von Jesus. Says that he will be here. Dann sagt die Schrift, dass er dann hier sein wird, mitten well, unter uns. There's a whole lot more than two. Und hier sind mehr als nur zwei. And for every two, the presence doubles. Und für alle, die zu zweit sind, verdoppelt sich die Gegenwart noch. Ooh, hallelujah. Hallelujah. Ooh, yeah. Wow. He's here. Er ist da. He's here. And I've been smelling fragrances of Jesus all night long. Und ich habe hier süße Düfte von Jesus gerochen den ganzen Abend über. There's three fragrances I've smelt already tonight. Ich habe schon drei Düfte gerochen. I've smelt the fragrance of the rose. Ich habe den Duft der Rose gerochen. Now listen, Jesus is fragrant. Jetzt hört zu, Jesus ist der Duft. The Bible tells us he's the rose of Sharon and the lily of the valley. Die Bibel sagt, dass er der Duft der Rose von Sharon ist und der. In other words, he's the whole bouquet. The whole bouquet of flowers. He's the whole arrangement. Er He's the garden. Alle Blumen ab. Er ist der Garten. He's it all. Hallelujah. Er ist alles. He's the rose of Sharon. He's the lily of the valley. And he's every beautiful flower in between. Er ist jede andere schöne Blume dazwischen. He is. And when he comes, und wenn er kommt, oftentimes we smell, dann riechen wir oft, floral scents in the spirit. So blumenartige Gerüche im Geist. And we look, we say, where is that coming from? Und wir schauen uns um und denken, wo kommt das Maybe her? Maybe some old lady's perfume. Vielleicht das Parfüm einer älteren Dame. But it's not the old lady's perfume. Aber das ist nicht das Parfüm der älteren Dame. It's more beautiful than the old lady's perfume. Es ist viel lieblicher als it's ihr Parfüm. More beautiful than anything natural. Es ist lieblicher als alles im Natürlichen. It's a divine supernatural manifestation. Es ist eine übernatürliche Manifestation. Has anyone else been smelling the fragrance of the flowers tonight? Anybody? Just let me see your hands. If you've been smelling that fragrance in the spirit, wenn ihr den gerochen habt, gebt eure Hand. All over this place, there's people überall saying, yeah, hier haben Leute das gerochen. Okay, now the rest of you. Und der Rest von euch? Just lay back. Lehnt euch einfach zurück. Relax. Entspannt euch. And enter into the garden of the Lord. Und betretet den Garten des Herrn. Allow the sweet presence of Jesus. Erlaubt der süßen und lieblichen Gegenwart von Jesus. Just to wash over you tonight. Über euch drüber zu spülen. With the fragrance of His presence. Mit dem Duft seiner Gegenwart. Just breathe in deep. Atme tief ein. And let Him begin to connect your natural senses. Und lass ihn deine natürlichen Sinne verbinden. With the supernatural work that He's doing right now. Mit dem übernatürlichen Werk, das er gerade in dir wirkt. Wow! Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. The fragrance is just a sign. Der Duft ist nur ein Zeichen. It's a sign that He's here. Ein Zeichen, dass er da ist. It's a sign He's present. Dass er gegenwärtig ist. It's a sign He's working. Es ist ein Zeichen, dass er wirkt. I smell another fragrance tonight. Ich habe auch noch einen anderen Duft wahrgenommen. I smell the fragrance of the new wine. Ich habe den Duft des neuen Weines wahrgenommen. Now, Pastor Irina, Pastorin Irina, and the worship team tonight, und das Lobpreisteam heute Abend, they were singing just one dose of the Holy Ghost. Die haben gesungen nur eine Dosis vom Heiligen Geist. Is not enough for me. Reicht mir nicht. So I'm gonna drink. So werde ich noch mehr trinken. I'm gonna drink. Ich werde noch mehr trinken. I'm gonna drink of God's. Ich werde von Gottes new wine. Neuem Wein Ooh. Trinken. Ja. And we were singing. Und wir haben gesungen. And I began to smell the new wine in the spirit. Wir haben das gesungen und im Geist habe ich den neuen Wein gerochen. I don't know if anyone else has been smelling new wine tonight. Anybody? Hat jemand anders das auch gerochen? Den neuen Wein? Let me see your hand if you were smelling. Okay, zeig mir right deine there. Hand. Genau dort. Right there. Awesome. Auch da. Three. Okay. Oh, four. Vier. Yeah. Okay. Oh, five. Fünf. It's growing as we talk about it. Die Zahlen nehmen zu. I believe God wants to get. Listen, if God would give it to five, why wouldn't He give it to all of us? Ich denke, wenn Gott es fünf von euch gibt, dann will er es allen geben. So just relax. Also entspann dich einfach weiter. Lay back. Lehn dich zurück. Just rest into God. Ruh dich aus im Herrn. Say Holy Spirit. Sag Heiliger Geist. I'm going to drink a little bit more. Ich werde noch ein bisschen mehr trinken. Yeah, we're talking about the new wine of God. Ja, wir sprechen über den neuen Wein von Gott. We're talking about the wine that makes you happy. Wir sprechen über den Wein, der dich glücklich macht. The Bible talks about the wine of God, says He gives you wine to make your heart glad. Die Bibel spricht über den Wein, der dein Herz glücklich macht. And we're not talking about natural wine. Wir sprechen nicht über den natürlichen Wein. Sometimes with natural wine. Manchmal mit dem natürlichen Wein, den du so trinkst. Some bad things can happen. Da können böse und schlimme Sachen passieren. But when you drink God's new wine, aber wenn du den neuen Wein Gottes trinkst, the Bible says it's about the blessing of God. Dann sagt die Bibel das zum Segen Gottes. The blessing of the Lord makes you rich and He adds no sorrow. Der Segen Gottes macht dich reich und da gibt's keine Sorge drin. That richness, diese Fülle, is an abundance of His goodness. Ist ein Überfluss seiner Güte. And when His goodness begins to fill you through His new wine, und wenn seine Güte dich füllt durch diesen neuen Wein, there is no sorrow. Dann gibt's da keine Sorge. Yeah, there's no bad hangover. Hallelujah. Da gibt's keinen schlechten Kater am Tag danach. You don't feel bad or guilty after you drink the new wine. Du fühlst dich nicht schuldig oder schlecht, wenn du den neuen Wein trinkst. Actually, the opposite. Es ist sogar das Gegenteil der Fall. Oh, the opposite. Yeah. Oh, whoa, ba, ja, ma, yeah, whoa, wow, hey. Ah, okay. Right there. Okay. Genau da. Genau jetzt. Lift up your hands to heaven. Heb deine Hände zum Himmel. And say, Lord, und sag, Herr, fill me. Füll mich with your new wine. Mit deinem neuen Wein. I want to be filled to the full. Ich will ganz gefüllt sein. Overflow. Überfluss. Hey. Overflow. Überfluss. Overflow. Überfluss. Your new wine. Dein neuer Wein. Your new wine. Dein neuer Wein. Your new wine. Dein neuer Wein. The joy. Die Freude. Ha. Yeah, the joy. Ja, die Freude. Oh, increase the joy. Lass die Freude zunehmen. Yeah, we want to drink of your joy. Ja, wir wollen von deiner Freude trinken. Anybody who's been feeling a little bit sad lately? Jeder, der sich gerade zuletzt ein bisschen traurig gefühlt hat. Or you've been feeling a little depressed. Oder ein bisschen depressiv sogar. Or you've been anxious. Oder du warst ängstlich. Had some anxiety attacks. Da warst du am Angstattacken, Furchtattacken. You've been worried about some stuff. Du hast dir Sorgen gemacht über Dinge. Or fear has tried to come in. Oder Angst hat versucht reinzuschleichen. Just take a little drink tonight, huh? Nimm einfach einen kleinen Schluck jetzt. Yeah, just take a drink of the Holy Ghost. Trink einen Schluck vom Heiligen Geist. Take a drink. Take a drink. Hör nicht auf just zu trinken. Just keep on drinking. Hör nicht auf zu trinken. Until you got the manifestation that you've been drinking. Bis du die Manifestation bekommst, die du getrunken hast. Yeah, keep drinking. Drink. Ja, trink weiter. Drink. You can drink your sorrows away. Trink deine Sorgen weg. Oh, hallelujah. Hallelujah. You can drink away your fears. Du kannst deine Angst wegtrinken. Hallelujah. Oh, you can drink away anxiety. Ja, du kannst die Angst wegtrinken. Hallelujah. Drink. Trink weiter. Drink. Trink weiter. Drink. Wow. Stop thinking and just start drinking. Hör auf zu denken und fang an zu trinken. Just drink. Trink einfach. Drink. Just drink. Einfach just trinken. Drink. Just drink. Drinky. Drinky. Drinky. Ja, drinky. Mm. Ha ha ha! The Bible says that laughter doeth good like a medicine. Die Bibel sagt, dass Lachen so gut tut wie eine Medizin. Tonight you're getting healed. Heute werden wir geheilt. Tonight you're getting healed. Heute werden wir geheilt. Tonight you're getting healed. Heute wirst du geheilt. In the joy of the Lord tonight. In der Freude des Herrn. Healed. Heute Abend wirst du geheilt in seiner Freude. You can laugh your way into. Lach dich hinein. The miracle realm. In diesen Raum der Wunder. Ja, das kannst du. You can laugh your way into the miracle realm. Du kannst dich in den Raum der Wunder hineinlachen. And I highly encourage. Und ich möchte dich ermutigen. All the young people to drink tonight. Vor allem die jungen Leute, dass ihr viel trinkt. Lots of underage drinking tonight. Hier gibt's viel zu trinken für Minderjährige. All the young people. Alle die jungen Leute. The teenagers and the children. Die Teenager und die Kinder. Just drink. Trinkt einfach. Just relax in the glory and just drink. Entspann dich in der Herrlichkeit und Let trink einfach. Let the Holy Spirit fill your innermost person. Lass den Heiligen Geist dein inneres Wesen auffüllen. And from your belly. Und von deinem Inneren. Werden fließen. Rivers of living water. Ströme lebendigen Wassers From werden your daraus belly fließen. Aus deinem flow. Innersten. Manifestations of the Holy Spirit. Manifestationen des Heiligen Geistes From werden deep inside of you. Aus dir herausfließen. Oh, just connect with the Spirit of God on the inside. Verbinde dich in deinem Inneren mit dem Heiligen And let Geist. Him begin to move in your belly. Und lass ihn anfangen, in deinem Inneren zu wirken. And come all the way up through your throat. Und lass ihn rauskommen aus deinem Mund. And come out through your mouth. Lass ihn raus. Hallelujah. Halleluja. Oh yes, let the Holy Spirit flow. Lass den Heiligen Geist fließen. Let the Holy Spirit flow. Lass den Heiligen Geist fließen. Let the Holy Spirit. Lass den Heiligen Geist flow. Fließen. Ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Everybody. Jeder. That is 19 years and younger. I want you to come up here to the front. Jeder, der 19 oder jünger ist, soll jetzt am Get besten hier nach vorne kommen. 19 years and younger. 19 oder jünger, kommt hier nach vorne. Uncle Josh was going to teach you how to drink. Onkel Joshua wird euch beibringen, wie man richtig trinkt. Just come get in a line right here. Just stellt euch einfach hier eine Reihe auf. Yeah, just let the There's lots of room for all of y'all. Da ist genügend Platz für alle. Can I have somebody move this podium? Just back, just pull it. Oh, you don't have to do it. You're a blessing. Wow, look, it's so willing. Wow, du würdest sogar helfen, danke. When I was 16 years old, also als ich 16 Jahre alt war, I started drinking the Holy Spirit. Da habe ich angefangen, den Heiligen Geist zu trinken. And it's the best decision Und es ist die beste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe. I started drinking the new wine. Ich habe angefangen, den neuen Wein zu trinken, Ghost. Des Heiligen Geistes. And Und I haven't stopped since. bisher habe ich nicht damit aufgehört. I've become so addicted to the presence of Jesus. Bin so süchtig nach der Gegenwart von Jesus geworden. I've become addicted to the glory. Ich bin süchtig nach seiner Herrlichkeit geworden. And I want to tell you this. Ich will dir Folgendes sagen. That when I started drinking the new wine, als ich angefangen habe, den neuen Wein zu trinken, I initially thought that maybe I'm going crazy. Ich dachte, ich werde verrückt. Because when I started drinking, I started laughing. Denn ich habe angefangen zu lachen, als ich das getrunken habe. And I laughed so hard, I fell right out of my chair. Ich habe so arg gelacht, ich bin von meinem Stuhl gefallen. I laughed so hard, I was rolling around on the floor. Ich bin auf dem Boden rumgerollt, weil ich so sehr lachen musste. And you know, I was und als ich 16 years old, 16 Jahre alt war, I had a reputation to keep. Da hatte ich einen Ruf, den ich bewahren musste. But I totally lost my reputation. Aber den habe ich total verloren. And I got a new reputation. I got a new reputation. Ich habe einen neuen Ruf bekommen. And when I went home, und als ich nach Hause ging, I was still laughing. Da habe ich immer noch gelacht. And I laughed my way to sleep. Und ich habe mich in den Schlaf reingelacht. And in the morning I woke up. Und ich wachte auf morgens. And I knew something changed inside of me. Und ich wusste, etwas in mir hat sich verändert. Because I was filled with the joy of Jesus. Denn ich war mit der Freude von Jesus gefüllt. And the things that bothered me before didn't bother me so much anymore. Und die Dinge, die mich zuvor belästigt haben, die haben mich jetzt dann danach nicht mehr so verärgert und belästigt. Not only that, but then the Holy Spirit began teaching me some things. Dann hat der Heilige Geist angefangen, mich zu lehren. The Bible says the Holy Spirit will teach you in all things. Die Bibel sagt, dass der Heilige Geist dich lehren wird, alle Dinge. Whatever you need to learn how to do, whatever that is. Was auch immer du lernen musst, egal was. For the call, the assignment that God has on your life. Für deine Berufung, die Gott für dich hat. The Holy Spirit can teach you. Das kann dich der Heilige And Geist lehren. Let him teach you. Und er wird dich das lehren. But it doesn't start here with your brain. Aber das fängt nicht in deinem Kopf, in deinem Verstand an. It starts right here in your belly. Es fängt in deinem Innersten an. And you get it in your belly. Und du berührst deinen Bauch, dein Innerstes. You get the movements of God. You can feel them deep on the inside. Und du kannst tief in dir drin das Wirken Gottes spüren. And then from your belly. Und dann von deinem Innersten he raus. Begins speaking to your mind. Da fängt er an, in deine Gedanken rein And zu sprechen. He begins directing your thoughts. Und er fängt an, deine Gedanken zu lenken. And he begins showing you what to do. Und er zeigt dir, was du tun kannst. The Holy Spirit taught me how to play the piano. Der Heilige Geist hat mir beigebracht, and then Klavier zu spielen. How to write songs und wie man sing songs to him. Lieder singt und schreibt. And then the Holy Spirit started opening up doors. Und dann hat der Heilige Geist neue Türen geöffnet. And I didn't even know that I had a ministry. Und ich wusste nicht mehr, dass ich jetzt plötzlich einen Dienst habe. I just started doing what the Holy Spirit was leading me to do. Ich habe einfach das getan, was der Heilige Geist mich geführt hat zu tun. And people started to invite me to come and to sing and to lead worship and to sing songs. Und Leute haben mich eingeladen, dass ich dort Lieder singe und diene. And those doors opened to more than 80 countries around the world. Und diese Türen haben sich geöffnet in mehr als 80 Ländern überall auf der Welt. I don't even know how many albums I've recorded. Too many to count. Wie viele Alben ich aufgenommen habe, viel zu viele, um sie zu zählen. But that's what brought me here to Stuttgart. Aber das genau hat mich hier nach Stuttgart gebracht. It's the work of the Holy Spirit. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. He will change everything. Er wird alles verändern. Okay, so I want you to put out your hands. Okay, bitte streckt eure Hände aus. Just like you're receiving a gift. Als ob ihr jetzt ein Geschenk empfangt. You're ready to receive, seid right? Seid ihr bereit, das zu empfangen? You're ready to receive. Ihr seid bereit. The Bible tells us this. Die Bibel sagt uns, that if we ask our heavenly Father, wenn wir unseren Vater im Himmel fragen und bitten for the Holy Spirit, nach dem Heiligen Geist, it's the Holy Spirit we're going to receive. Dann ist es der Heilige Geist, den wir jetzt empfangen werden. We're not asking for something strange, something weird. Wenn ich, würde ich ihn nach etwas Komischem fragen? We're asking for something pure, something Nein. holy. Wir fragen ihn nach etwas Reinem, Someone etwas Heiligen. Who will change everything. Wir fragen ihn nach jemandem, der alles verändern wird, den Heiligen Geist. Do you believe that you can receive the Holy Spirit when Glaubt you ask? Ihr, dass ihr ihn jetzt empfangt mit euren Händen? Ja. According to the Word of God, we can. Yeah. Die Bibel so right sagt, now, just wir put out your hand. Also streckt eure Hände aus. And what you got to do is start receiving. Und was ihr tut jetzt ist ihr empfangt einfach. That means stop overthinking the situation. Das bedeutet hört auf alles zu überdenken. Just close your eyes. Schließt einfach eure Augen. And just relax. Und entspannt euch. And allow the Holy Spirit of God to come upon you right now. Dem Heiligen Geist sein Wirken zu tun. From the top of your head. Von oben von deinem to Kopf. To the soles of your feet. Bis runter zu deinen Füßen. Within your innermost being. In deinem Inneren. The Holy Spirit comes and begins to move right now. Da kommt now. Der Heilige Geist oh, yes. und er fängt an sich zu bewegen. Yeah, he comes genau, right ja, now. Genau jetzt. Yeah, you're a good drinker. Du good bist drinker. Eine gute yeah. Trinkerin. Drink, drink, drink, drink. Drink, drink. Drinky, drinky. Trinki, Trinki. Yeah. More. Drinky. Let the Holy Spirit come. Lass den Heiligen and just Geist fill kommen. You right now. He's filling you with his joy. Oh yeah, right now. Genau jetzt. Just be filled Sei einfach with gefüllt. The joy. Of the Lord, be filled with the joy. Be filled with the joy. Sei gefüllt mit der Freude. Be filled with the joy of the Lord. Mit der Freude des be Herrn. Filled with the Holy Spirit. Overflow. Überfluss, Überfluss. Overflow. Yeah, you're a good drinker too. Du bist auch eine gute Trinkerin. Yeah, you're a generous receiver. Du bist eine gute Empfängerin. Of what the Holy Spirit desires to do in and through you. Was Holy Spirit, Geist I thank you right now. Tun will. Ich danke dir, Heiliger Geist, fill her completely. Dass du sie auffüllst, komplett. From head to toe. Vom Kopf bis zum Fuß. Filled with your glory right now. Mit deiner Herrlichkeit. Drinky. Oh. Yeah. Don't thinky. Just drinky. Glaub. Just drinky. Einfach trinken. Drinky. Oh yeah, more. Ja, mehr. More. Noch mehr. Fill them up, Lord. Füll sie auf, Herr. Fill up your children, God. Füll deine Kinder. Fill up your sons and daughters, Füll God. Deine Fill them up. Töchter Fill them up. Fill them up. Füll sie filled. Auf. Filled out of your innermost being will flow rivers of living water. Rivers of living water flowing in and flowing through right now. Not just a little bit, but gushers of glory. Gushers of glory in Jesus' mighty name. Lord, I thank you for it. Fill them up. Fill them up. Fill ihn auf. Fill them up. What are the rest of y'all doing out there? Was macht ihr anderen eigentlich gerade? Don't spectate, drink. Guckt nicht, ihr just trinkt drink. Selber. You've got Einfach your own, auftrinken. Just drink. Ihr habt just euren eigenen Strom. Yeah, just drink. Drinky. Ja, einfach trinken. Drink. Oh, there it is. Ja, da kommt's. More. Mehr? More of Jesus. Mehr von Jesus. More of the Holy Spirit. Oh, yeah. Mehr He's filling you Geist. Up. Der füllt dich. It's because the call that's on your life. He's filling you for the call. Der Berufung, yeah. die du hast. Er Thank füllt you, dich. Jesus. Thank you, Jesus. The best teenagers are the Holy Spirit drunk teenagers. Die besten Teenager sind yeah. die Teenager, you know, die betrunken sind im Heiligen Geist. My mom told me. She said the best thing you ever did was drink when you were 16. Meine Mama sagt, das Beste, was du getan hast, als du 16 warst, war, dass du trinkst. She said because you started drinking when you were young. Weil du angefangen hast, jung zu trinken, als du jung warst. Because I started drinking the Holy Spirit. She said you never gave me any problems. Deswegen gab es niemals Probleme für mich. She said you never gave me any trouble as a teenager. Du hast mir niemals Probleme bereitet als Teenager. Because you started drinking. And you wouldn't stop. Weil du den Heiligen Geist getrunken hast und niemals aufgehört hast. Hey! Whoa! More. Fill her up. Oh God, more from your innermost being will flow rivers of living water. Open up and let those rivers flow. Let the river flow. Let the river flow. Lass die Ströme fließen. Let that joy bubble up on the inside of you. Lass die Freude in dir aufblubbern. Lass sie aufblubbern, die Freude. Oh, hey, whoa, shata la makala malede de soto la makala, more joy. More joy. Mehr Freude. Fill her with your Holy Spirit and joy. Fill her up. Yes, Lord. Ja, Herr, fill sie. Fill her up. Fill him up. God, fill him up. His willing heart. His open heart. Sein offenes Herz. Lord, fill him up for your glory. Für deine Herrlichkeit. For your glory. For the assignment that's upon his life, God. Für die Berufung, die auf seinem Leben ist. Fill him up with your all of who you are, God. Mit allem, wer du bist. Your Holy Spirit and your power. Dein Heiliger Geist Thank you, und Jesus. Deine Kraft. Fill her up. Danke, Jesus. Fill her up more. Fill sie auf. More. Yeah, as you let go, he just begins to step in. He just steps in. Dann tritt he er just ein. Let him take over. Just let him take control. Lass ihn einfach übernehmen, die let Kontrolle him take übernehmen. Control. Yeah. Ha. This is something that the Holy Spirit showed me. Das ist was der Heilige Geist mir gezeigt hat. If I want to be filled with the joy, wenn ich mit der Freude gefüllt all sein will, I have to do is just say ha ha ha. Alles was ich tun muss, ich muss sagen ha ha ha. Ha ha. See, it works. It works. Siehst du, das funktioniert. I'm giving my mouth permission to be happy. Ich gebe meinem Mund die Berechtigung, glücklich zu sein. You gotta give your mouth permission to be happy. Gib deinem Mund die Erlaubnis, glücklich zu sein. Ha ha ha. Ha ha ha. Ho ho ho ho ho. Oh, that works too. Ho ho ho. He he he he he he he he he. More joy. Mehr more Freude. Joy. More joy. Mehr fill Freude. Him up now. Fill him up. Oh. Fill him overflow. Auf. Überfluss. Overflow. Overflow. Overflow with Überfluss. Your joy, God. Ha ha ha. Mit deiner Freude. He he he he he. Ho ho ho ho. Ho ho ho ho ho ho. He he he. He he. Ha ha. Ho ho. Ho ho ho ho ho. Let go. Let go. Let go. Lass let go. Lass los. Lass los. Ha ha ha. Ha he he he. He he. Ha! Whoa! Oh, just being around you makes me drunk. Einfach, just wenn ich bei dir bin, you makes me drunk. You're so full of the Holy Ghost. Du bist ja voll vom Heiligen Geist. It's a new joy. Yeah. Es ist eine neue Freude new jetzt. Joy. New joy. New neue joy. Fill Freude. Her God with your. Oh, there it is. Ah, da ist es. Don't hold back. Halt nicht don't zurück. Hold back. Just oh, let the Holy Spirit make you happy. Lass den Heiligen Geist let him dich make glücklich you happy. Machen. Let him make you happy. Lass ihn dich glücklich machen. Whew, happy, happy, happy, happy, happy. Glücklich, glücklich, glücklich. Happy, just happy, happy children. Whoa. Einfach glückliche happy Kinder. Happy kids. Fröhliche Kinder. Whew. Happy kids. Happy, happy in the Holy Ghost. Fröhlich here, im Heiligen Geist. You love Jesus. Du liebst Jesus. Just receive that touch of the Holy Ghost right there. Empfang einfach die Berührung mit dem Heiligen Geist. Rosa la la la yanda la yala la yenda la yenda la yanda la yo yo kalama kalamista yala malama le mende le mendo lo monda la mi ha ha ha hi hi ho ho ha ha hi hi ho ho ho ho. We're all going to drink tonight. Wir werden heute alle trinken. We're all going to drink tonight of the new wine. Wir werden vom neuen Wein trinken. Yeah, the new wine. Ja, den neuen Wein. The new wine. Den neuen. The new wine. What happens in the new wine is God begins to impart His wisdom. Gott wird uns mit dem neuen Wein auch Weisheit eingeben. His guidance. Seine Führung. Yeah, to know what to do. Das was er. He begins to impart His wisdom. Er wird seine Weisheit geben. Yeah, it's for your studies. He gives you the new one for your studies. Er gibt dir den neuen Wein für deine Schule. That you can overachieve. Dass du darüber hinaus gutes Resultat hast. That you can do better than you could do in your own natural ability. Dass du besser bist in der Schule als im natürlichen. Because it's the ability of heaven that begins to step in and takes over. Das ist die Möglichkeit, die der Himmel für dich hat, denn der Himmel übernimmt jetzt. Lord, get them all so drunk in the Holy Ghost. Herr, mach sie alle so betrunken im Heiligen Geist. Get them so drunk in the Holy Ghost. Mach sie so betrunken. So drunk in the Holy Ghost. So betrunken im Heiligen Geist. Oh, drink more, more, more, drink more. Mehr, more. Trink mehr. More. More, more, more, more, more. Mehr. More, more, more. Mehr, mehr, more, mehr. More, more, more, more. Oh und yeah. Noch mehr. More. More. Hannah, there's more. Ja, there's da gibt's more. Mehr. More. More. Did you try the ha ha ha? Hast du das ha ha ha ausprobiert? Yeah. Woo. Yeah. If the ha ha doesn't work, try the he he he. Wenn das ha ha nicht funktioniert, probier he he. He he he. He he. He he he. Ho ho ho ho ho. Ho. Whoa. Ho. Hey. Whoa. Mm. Yeah, more, more, more, more, more, more. Ja, mehr, mehr. More, more. More, more. Mehr, more, mehr, more, mehr. More, more, More, more, mehr. More. More, more, more, more, more. Mehr, okay. Mehr. Now I want you, if you can, I want you to go back to your seat. Also, jetzt geht ihr am besten zurück zu eurem Platz, wenn ihr könnt. And I want you to place your hands on the folks that you're sitting with. Und leg deine Hand auf die Leute, die neben dir sitzen. And just give them the divine instruction. Und gebe ihnen dann die göttliche Anweisung. Ha ha ha. Ha ha. You give it to them. You give it away. You give it away. Ihr gebt es jetzt einfach weiter. What the Holy Spirit gave to you, you give it away. Was der Heilige Geist euch gegeben hat, gebt ihr jetzt einfach weiter. Ha ha. Ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. I know you're wondering when we're going to get to the message. Ich denke, ihr fragt euch, wann wir zur eigentlichen Botschaft kommen. This is the message. Das ist die Botschaft. Ha ha ha ha ha ha. Ha. The joy of the Lord is your strength. Die Freude am Herrn ist deine Kraft. It's a supernatural shield of defense. Das ist eine übernatürliche Schutzmauer um against the assignments of the enemy. Gegen die Attacken des Feindes. The joy of the Lord is your strength. Ja, die Freude am Herrn ist deine Kraft. You're gonna make it. Du wirst es schaffen. You're gonna get through it. Du wirst durchgehen. You're overcomers. Ihr seid Überwinder. You are victorious. Ihr seid siegreich. In Christ Jesus. In Jesus you Christus. Have everything that you need for life and godliness. Habt ihr alles, was ihr braucht the fürs joy Leben. Of the Lord is your strength. Die Freude am Herrn ha, ha. Ist eure Kraft. Ha ha. Ho ho. Ho ho. He he. Ha ha. Ho ho. He he. Now speed it up a little bit. Jetzt bisschen schneller. Ha ha. Ho ho. He he. Ha ha. Ho. Just speed it up till you get it. Just speed it up until your heart receives. Bis du verstehst, bis dein Herz es ergreift. Just speed it up until your spirit knows it. Beschleunige das, bis dein Herz ha, ha, ho, erkennt. Ho, he, he. Ha ha ho ho he he. Ha ha ho ho. Ha, ha, ha. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. There, you're getting it. You're getting it. Ja, ihr versteht es. Richtig. If you follow the divine instruction, you get the divine result. Wenn ihr der göttlichen Führung folgt, dann erhaltet ihr auch die göttlichen Resultate. So the instructions, ha ha ho ho hi hi. Also die Anweisung, ha ha ho ho hi hi. And if you do it enough, und wenn ihr es genug tut, you'll find yourself moving out of the flesh, dann werdet ihr aufhören im Fleisch crossing over, zu gehen, moving in the realm of the spirit. Und ihr werdet anfangen im Geist zu wandeln. Yeah, move in the realm of the spirit. Genau, wandelt im Raum get des Geistes. The joy of the spirit. Find the joy of the spirit. Findet die Freude am Herrn. Find the joy of Jesus. Findet die Freude von Jesus. Ha ha. Ho ho. Hi hi. Ha ha ho ho hi hi. Ha ha ho ho he he. Ha ha ho ho he he. Ha ho he. Ha ho he. Ha ho. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. I know it's surprising. Ich weiß, es ist überraschend. But there's some Christians that get really mad. Aber da gibt's Christen, die werden echt böse. When you teach people how to get really happy. Wenn du ihnen beibringst, wirklich fröhlich und glücklich zu sein. Well, they say things like this. Sie sagen zum Beispiel. Well. Naja. You can't teach people how to get the joy. Du kannst Leuten nicht lehren, wie man die Freude kriegt. That preacher's in the flesh. Dieser Prediger, der ist im Fleisch. Teaching people how to get the joy. Der bringt Leuten bei, wie man die Freude bekommt. Listen, the devil's taught you how to be sad. Hör zu, der Teufel hat dir beigebracht, wie du traurig bist. Der Teufel hat dir Depression beigebracht. Der Teufel hat dir beigebracht, ängstlich zu sein. Tag nach Tag will der Teufel dich ängstlich stimmen. So God's attacking the enemy in his ways. Also attackiert Gott den Feind mit seiner Art. By teaching you how to get the joy. Indem er dir beibringt, wie du die Freude kriegst. When you know how to get the joy, denn wenn du weißt, wie du die Freude kriegst, then it doesn't matter what the devil's doing. Dann ist egal, was der Teufel tut. It doesn't matter how he's attacking. Es ist egal, wie er dich attackiert. It doesn't matter what kind of lie he tries to tell you. Egal, welche Lügen er dir auftischt. When you know how to get the joy. Wenn du weißt, wie du dir die Freude ziehst. And it's biblical. Und das ist biblisch. Because the Bible tells us about the Lord. Denn die Bibel lehrt uns über den Herrn. It says he sits in the heavens. Die Bibel sagt, er sitzt im Himmel. And he laughs. Und er lacht. And if you look into that scripture, und wenn du dir die Schriftstelle anschaust, he's not just laughing for the sake of laughing. Dann lacht er nicht einfach nur um des Lachens willen. But he's laughing at the plans of the enemy. Sondern er lacht über die Pläne des Feindes. He's laughing at the work of the devil. Er lacht über das Werk des Teufels. Because when you know who you are in God, denn wenn du weißt, wer du in Gott bist, when you know the call on your life, wenn du die Berufung deines Lebens when you kennst, understand the assignment of the Holy Spirit that you've got, wenn du verstehst, was der Heilige Geist dir aufträgt, when the devil comes along, you can just laugh at him. Wenn der Teufel kommt und dir was auftischt, dann kannst du einfach lachen. Because his plan cannot prosper. Denn sein Plan wird nicht erfolgreich sein. For the people of God, denn Gottes Volk, that choose to believe the word of God, die sich entscheiden, sein Wort zu glauben, the plans of the enemy cannot prosper. Dann können die Pläne des Feindes nicht erfolgreich when sein. You choose to believe what God has said about you, wenn du dich entscheidest zu glauben, was Gott über dich everything sagt, that anybody else has said about you, über all dem, was andere gesagt haben, oh, honey, you're gonna move into a new glory realm. Ja, dann wirst du in die neue Herrlichkeitsebene baby, eintreten. You're gonna move into a new glory realm. Ja, meine Lieben, ihr werdet brother, in die neue Herrlichkeit rein. Move into a new glory realm. Yeah. You're acting too much like a believer. Ihr verhaltet euch so wie Gläubige. So your employer says. Also sagt dein Arbeitgeber. I'm sorry. Tut mir leid. We're gonna have to let you go. Wir müssen dich jetzt entlassen. You're a little too Christian for this company. Du bist ein bisschen zu christlich für diese Firma. Ha ha. Ha ha. Ho ho. Ho ho. Hee hee. Hee hee. In other words, in anderen Worten, what you're telling me, was du mir sagst, is that I'm getting a promotion. Ist, dass ich jetzt eine Beförderung bekomme, you're richtig? Letting me go, du entlässt mich, so God can promote me to something better. Damit Gott mir eine bessere ha, ha. Stelle geben kann. Ho, ho. Ha, ha. He, he. For some of you, für manche von euch, your spouse has been really upset. Euer Ehepartner war etwas aufgeregt und böse. That not only do you go to church, nicht nur, dass du jetzt zur Kirche gehst, but zur Gemeinde, you want to go to the conferences too. Du möchtest jetzt auch zur Konferenz gehen. You're not just a nominal Christian. Du bist nicht nur ein Namenschrist. But you're an on fire. Aber du bist wirklich spirit-filled on fire. Believer. Du bist mit dem Geist gefüllt. And it makes your spouse upset. Das macht deinen Ehepartner wirklich wütend. Ha ha. Ha ha. Ho ho. Ho Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha And they say, what's wrong with you? Und er fragt dich oder sie fragt dich, was ist eigentlich falsch mit dir? You're too happy. Du bist zu fröhlich. But the truth is, aber die Wahrheit ist die, the joy of Jesus, die Freude von Jesus is going to be your testimony. Das wird dein Zeugnis sein. The joy of Jesus becomes your testimony. Die Freude von Jesus wird dein Zeugnis sein. Because when others, denn wenn andere would be stressed out, jetzt gestresst wären, worn out, oder ausgebrannt, burned out, ready to give up and give in and give out, einfach bereit aufzugeben, hinzuschmeißen. You're going to be filled with the joy of the Lord. Dann bist du mit der Freude des Herrn gefüllt. And God's going to show you. Und Gott wird dir zeigen, how to be a better spouse. Wie du noch ein besserer Ehepartner sein kannst. A better mother, better father. Eine bessere Mutter, ein besserer Vater. When we receive the joy of the Lord, wenn wir die Freude des Herrn empfangen, the infilling comes not just to have an emotional reaction. Dann kommt die Füllung nicht nur, damit wir eine emotionale Reaktion darauf haben. But when we come into the joy of the Lord, wenn wir in die Freude des Herrn reinkommen, it enables us to be everything that He's desired for us to be. Dann befähigt sie uns, alles zu sein, was Er für uns sich wünscht, dass wir das sind. And the things that used to bother us won't bother us anymore. Die Dinge, die uns belästigt haben, genervt haben, die werden uns nicht mehr nerven. And the people that used to get on our nerves, they just don't seem to get on our nerves anymore. Und Leute, die uns genervt haben, die nerven uns in the situations that used to bring us down aren't able to bring us down anymore. Die Situationen, die uns immer runtergebracht haben, because die bringen uns nicht mehr runter. Denn wir haben ein Geheimnis. Ha ha. Ha ha. Ho ho. Ho ho. Sometimes I can only get to the ha ha ho ho part. Manchmal komme ich nur bis zum ha ha ho ho Teil. Ha ha. Haha. Ho ho. Ho ho. Hee hee. Hee hee. It works in English. Das funktioniert auf Englisch. It works in German. Und auf Deutsch. It even works in Chinese. Auch auf Chinesisch. Haha. Haha. Ho ho. Ho ho. Hee hee ni hao. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha If you happen to be offended by the instructions, wenn dich das jetzt irgendwie nervt oder aufregt, was ich dir gerade aufgetragen habe, if these three words seem to make you really, really upset, wenn dich diese drei Worte wirklich aufregen, you say, that's not God, dann ist es nicht Gott. You're the one that needs the instructions the most. Du brauchst diese Anweisung am meisten. Du. Just try it. Versuch's einfach. Hihi. Hihi. Ho ho. Hihi. Hihi. Ho ho. Ha ha. Ha ha. Hihi. Ho ho. Ha ha. Hihi. Ho ho. this is the sound. Das ist der Klang of the river of God. Vom Strom Gottes. This is the sound of the river of God. Das ist der Klang vom Strom Gottes. There is a river. Da gibt's einen Strom. Whose streams. Das sind Flüsse. Make glad. Die glücklich machen. The people of God. Und zwar die Leute Gottes. There is a river. Da gibt's einen Strom. Whose streams make glad. Die Flüsse, die glücklich machen. God. Und zwar das Volk Gottes. The river of God is flowing. Der Strom Gottes fließt. The spirit is moving. Der Geist bewegt sich. And the sound of the move. Und der Klang dieser Bewegung. Of the spirit is joy. Dieser Bewegung des Geistes, das ist the Freude. The sound of the movement of the spirit. Der Klang der Bewegung des Geistes. Of revival. Von Erweckung. Is the sound of openness. Das ist der Klang von Offenheit. Yielded surrender. Hingegeben in Kapitulation. Saying, Lord, whatever you want to do, do in me. Wir sagen, Herr, was immer du tun willst, tu es dann in mir. Lord, however you want to move, move through me. Wie auch immer du dich bewegen willst, beweg dich und drück dich aus durch mich. Lord, I want to be. Herr, ich möchte. A manifestation. Eine Manifestation sein. Of heaven. Des Himmels. On earth. Der auf die Erde kommt. Ooh, joy is the sound of heaven. Freude ist der Klang des Himmels. Joy is the sound of heaven. Freude ist der Klang des Himmels. Joy is the sound. Freude ist der Klang of heaven. Des Himmels. Huh. If you feel uncomfortable, wenn dich das irgendwie unruhig macht, when people are getting joyful, wenn Leute neben dir glücklich und fröhlich sind. It might be that you have a religious spirit. Dann kann es sein, dass du vielleicht einen religiösen Geist hast. But God, aber. But God. Aber Gott. Wants to help you get rid of that religious spirit. Er will dir helfen, dass du diesen religiösen Geist loswirst. And he gave me a key. Und er hat mir einen Schlüssel gegeben. All you've got to do. Alles was du tun musst. To get rid of the religion. Um diesen religiösen Geist loszuwerden. All you've got to do. Alles was du tun musst. To get rid of that religious spirit. Um diesen religiösen Geist loszuwerden. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. He he ho ho. Ha ha. He he ho ho. Repeat it 30 times. Wiederhol das 30 Mal. Three times daily. Dreimal am Tag. And you will be cured. Und du wirst geheilt sein. You will be completely Wirklich. Delivered. Du wirst komplett freigesetzt you sein. Will completely set free. Hallelujah. Komplett frei. Wow. Hallelujah. Wow. Wow. God is moving in the earth right now. Gott bewegt sich auf der ganzen Erde gerade jetzt. And he's doing something that's bigger than any one person. Und er tut was größer ist als bisher. He's doing something. Er tut etwas. That will require the cooperation of the body. Das wird den Körper mit herausfordern, dass er mitarbeitet. But it does not put the focus on anybody except for Jesus. Aber der Fokus liegt auf Jesus und sonst auf niemandem. Yeah. Genau. The night before I was coming here, Tuesday night. Dienstagabend, bevor ich hierher kam, diese Woche. We had Janet and I, and Janet sends her blessings to you. Janet und ich, sie sendet ihre Segenswünsche an euch. I mean, we love so many of you, so many faces we recognize, some I don't recognize, but wir kennen so viele von euch, aber Wir lieben euch, euch alle. And I won't be bothered if you drink while I'm talking. It's fine. Und es ist okay für mich, wenn ihr weiter trinkt, wenn ich spreche. Trinkt euch weiter. Yeah, this is. Drinks are on the house. Die Getränke, die gehen auf mich. The Holy Spirit is the bartender. Der Heilige Geist ist unser Barkeeper. And he's taking the tab. Hallelujah. Und er serviert uns heute. So just keep drinking. Also trinkt einfach weiter. Drinks are on the house. Yeah. Getränke sind heute frei, die gehen auf mich. Yours might even be on the floor. Ihr könnt sogar auf dem Boden liegen. Janet and I had. Janet und ich. Done a YouTube Live, our Glory Bible Study. Wir haben bei Glory Bible Study einen Livestream gemacht. And I'm getting really drunk. Wow, jetzt werde ich wirklich betrunken. After. Und danach. The Bible study, we had dinner. Nach diesem Livestream, da hatten wir Abendessen. Daughters into bed. Und wir haben unsere Töchter ins Bett gebracht. And then we were going to do some work. Und dann würden wir noch weiterarbeiten oder haben weitergearbeitet. And Janet was sitting at her computer that was at the dining room table. Und Janet saß an ihrem PC, der am Wohnzimmertisch stand. And then I was sitting. Und ich saß. At my computer. Vor meinem Computer. Which was at the kitchen counter. Der auf dem Küchentresen stand. And we were working away. Und wir haben weitergearbeitet. And then Janet said to me, "Whoa." Und dann hat Janet zu mir gesagt, "Wow." There's something in the window. Da ist was im Fenster. Do you see that in the window? Siehst du das da am Fenster? And I looked, this was late at night. Und das late. War ganz spät am Abend, in der like, Nacht. Maybe 10 o'clock at night, something like this. Vielleicht 22 Uhr. And I said, "Whoa." Und ich sagte, "Wow." I see. Ich sehe das. The face of Jesus in the window. Das Gesicht von Jesus im Fenster. I know that sounds so strange. Ich weiß, das hört sich wirklich komisch an. The face of Jesus. Das Gesicht von Jesus. Was in our window. Das hat sich in unserem Fenster gezeigt. And you never know what you're going to do. Und du weißt niemals, was du tun wirst. When these supernatural things happen. Wenn diese übernatürlichen Dinge passieren. Until they happen. Bis sie passieren. If you ask me about it. Wenn du mich danach fragst. If Jesus showed up in my kitchen window, what would I do? Wenn Jesus in meinem Küchenfenster auftauchen würde, was würde ich tun? I would have told you I would fall to my knees. Ich würde dir sagen, ich wäre auf meine Knie gefallen. Tears streaming down my face. Tränen, die über mein Gesicht strömen. I just bow down before him. Ich würde mich vor ihm niederknien. But I didn't. Aber ich habe es nicht gemacht. I ran out of the room. Ich bin aus dem Zimmer gerannt. Because my phone, my camera was in the other room in the bedroom. Weil mein Telefon, meine Kamera im anderen Zimmer war im Schlafzimmer. Das ist wahr. Jesus was in the window. Jesus war im Fenster. And I ran to get the camera. Und ich bin weggerannt, um die Kamera zu holen. I thought I need to get a picture. Ich wollte ein Foto von ihm machen. I want to take a selfie with Jesus. Ich wollte ein Selfie mit Jesus machen. That's so weird. I'm almost embarrassed to tell you that. Ich war fast zu peinlich berührt, um euch das zu erzählen, aber es war so. Janet stayed where she was sitting. Sie ist da sitzen geblieben, wo sie war. She lifted up her hands and she just started worshiping. Und sie hat ihre Hand gehoben und hat Jesus angebetet. And I was in the bedroom looking for the camera. Und ich war im Schlafzimmer und habe nach der Kamera gesucht. I ran back out into the kitchen. Also bin ich wieder zurück in die Küche gerannt mit meinem Handy. And I tried to take a picture. Und ich habe versucht, ein Foto aufzunehmen. But I couldn't capture him the way he was there. Aber ich konnte ihn nicht so einfangen, wie er wirklich war mit meiner Kamera. So I threw my camera down on the counter. Also habe ich meine Kamera auf den Tresen geworfen. And I lifted up my hands. Und habe meine Hände gehoben. And finally I was worshiping the Lord. Und endlich habe ich den Herrn angebetet. In der Küche. Ich stand da, habe ihn angebetet. And Janet and I just had this unplanned worship service. Wir haben einfach diesen ungeplanten Lobpreis in unserer Küche dann gehabt. Because Jesus was in the window. Weil Jesus im Fenster war. And somebody asked me, they said, "Well, did you let him in?" Und jemand fragte mich, was hast du gemacht? Hast du ihn eingeladen? No, ist er reingekommen? It's hard to explain, but he was on the inside of the window. He was in. Er war drin. In the window. Im Fenster. And we worshiped and worshiped and worshiped. I don't even know how long we worshiped. Haben ihn einfach angebetet. Ich weiß nicht wie lang. Then we felt the release to go back and do our work. Und dann haben wir gespürt, dass es jetzt Zeit ist, wieder weiterzuarbeiten. And Jesus watched us doing our work. Und Jesus hat uns zugeschaut, wie wir gearbeitet haben. He was in the window watching us. Er hat uns vom Fenster aus beobachtet. And it was time to go to bed. Und als ich dann ins Bett gegangen bin, was still in the window. Da war Jesus immer noch im Fenster. And we went to bed. Und wir sind ins Bett gegangen. And I really felt like the Lord began speaking to me. Und ich habe wirklich wahrgenommen, dass der Herr anfängt zu mir zu sprechen. About even the move of God that's taking place right now in the earth. Über diese Bewegung Gottes, die gerade auf der Erde stattfindet. That he's not looking for us to do more. Er will nicht, dass wir mehr tun. He's not looking for us to impress him more. Er möchte nicht, dass wir ihn noch mehr beeindrucken. He's just wanting us to be. Er möchte einfach, dass wir sind. Just be. Einfach sein. You are a child of God. Ihr seid Kind Gottes. You belong to Jesus. Ihr gehört Jesus. And your highest calling. Und eure höchste Berufung is to worship him. Ist es, ihn anzubeten. With everything that you are. Mit allem, das ihr seid. To live your life as a worship. Dass ihr euer Leben als Anbetung lebt. That when you're at work, you're worshiping. Wenn ihr auf der Arbeit seid, dann betet ihr ihn an. When you're walking down the street, you're worshiping. Wenn ihr an der Straße lauft, dann betet ihr an. When you're raising your children, you're worshiping. Wenn ihr eure Kinder großzieht, dann betet ihr ihn an. A good husband or a good wife, you're just worshiping. Wenn ihr ein guter Ehepartner seid, betet ihr den Herrn an. In everything that you do, in allem, das ihr tut, making him just number one. Macht ihr ihn einfach zur Priorität, zur Nummer 1. Consumes your thoughts. In euren Gedanken. He helps you take over your actions. Er nimmt eure Handlungen, er hilft euch zu handeln. He becomes your reaction. Er hilft euch zu reagieren. Just being. Einfach sein. I felt, ich habe wahrgenommen, a heavy presence of glory, eine starke Gegenwart seiner Herrlichkeit, come upon me, die auf mich kam. The last week of January this year, really heavy. Die letzte Woche im Januar dieses Jahres, sehr stark. The heavy presence of revival glory. Die starke Gegenwart der Herrlichkeits der Erweckungsherrlichkeit. It's the glory that ignites something. Das ist die Herrlichkeit, die etwas entzündet. The glory that causes the spark. Die Herrlichkeit, die einen Funken hervorbringt. The initial explosion. Die eine Explosion erzeugt. The glory that ignites your spirit. Die Herrlichkeit, die deinen Geist entzündet. And I felt it come in the last week of January. Und das habe ich gespürt in der letzten Woche im Januar. Maybe you felt it earlier. Vielleicht habt ihr schon früher gespürt. Jeder hat andere Begegnungen. Ich habe gelehrt bei unserem College in Birmingham, Alabama. Und ich sollte eigentlich über die Salbung lehren. Und als diese starke Herrlichkeit kam, I just got totally drunk in the spirit. Dann wurde ich einfach so betrunken im Heiligen Geist. And it's been happening a little bit more lately. Und es hat immer mehr jetzt stattgefunden in meinem Leben zuletzt. But normally I know how to hold my drink. Normalerweise weiß ich, mich zurückzuhalten. Normally I'm able to be a little bit more, normalerweise kann ich, presentable. Kann ich ein bisschen mehr präsent sein und mich euch vorstellen. But I don't want anything other than him. Aber ich will einfach nichts anderes als ihn. I just want him. I want more of him. Ich will ihn, ich will mehr von ihm. And when I give him permission to move, I mean really. Und wenn ich ihm das erlaube, dass er sich bewegt, ich erlaube es ihm. And if that means move on me, then move on me, Holy Spirit. Wenn das bedeutet, mach was du willst, beweg dich über mich drüber, dann mach das. But I was teaching on the anointing. Aber ich habe gelehrt über die Salbung. And I can't remember what part we got to. I don't remember much about that day. Ich erinnere mich nicht genau an den Tag, nicht wo ich stehen geblieben bin dann. Other than at one point I remember I asked somebody for a chair so I could sit down. Nur dass ich jemand noch gefragt habe nach einem Stuhl, damit ich mich hinsetzen konnte. And they brought me a chair and I sat down. Und er hat mir einen Stuhl gebracht und ich setzte mich hin. Then the next thing I knew I fell out of my chair. Und das nächste, an das ich mich erinnere, ist, dass ich aus dem Stuhl gefallen bin. And I was on all fours. Und ich bin auf den Boden gefallen. Trying to find myself. Ich versuchte mich selber irgendwie zu finden. What I was teaching, what I was doing. Was ich hier eigentlich mache, was ich hier lehre. And then I couldn't figure it out. Und dann konnte ich es einfach nicht rausfinden. So I just turned over, laid down on my back. Dann ja, habe ich mich entschieden, mich hinzulegen auf meinen Rücken. And I let the Holy Spirit do what he wanted to do in me. Und ich ließ den Heiligen Geist das tun, was er in mir tun wollte. And then while he was working in me. Und während er in mir wirkte. I was still trying to teach the class because I'm the instructor. Da versuchte ich immer noch die Schüler zu unterrichten, denn ich bin der Lehrer. And I taught that class from the floor. I never did that before. Und ich habe vom Boden aus unterrichtet. Das habe ich noch nie vorher getan. It was something brand new. Das war etwas ganz Neues für mich. And it was strange, but by the end of the class, everybody was on the floor. Und es war komisch, aber zum Ende des Unterrichts war jeder auf dem Boden. Some of them got slain in the spirit, knocked down by the spirit on the Manche floor. Manche sind vom Geist runter umgefallen. But a large majority of them. Aber die meisten von ihnen. Chose to yield, haben sich einfach entschieden, sich hinzugeben. And they got out of their seat and they just postured themselves to soak in the Spirit on the floor. Sie sind aufgestanden und haben sich positioniert, am Boden zu sein und den Heiligen Geist wirken zu lassen. And God did some really big miracles. Und Gott hat große Wunder getan. Like God did some big family miracles. Er hat einige Familienwunder gewirkt. There was a situation involving the students' children. Da war eine Situation, da ging es um die Kinder der Schüler. I mean, it looked pretty hopeless, and she was asking us to pray. Es hat sehr hoffnungslos ausgeschaut, und sie fragte mich, dass ich für sie bete. But God turned the whole thing. It was her grandchildren. But God turned the whole thing around. Es waren ihre Enkel, aber Gott hat die ganze Situation umgedreht. In one moment of glory. In einem Moment der Herrlichkeit. These are things that only God can do. Das sind Sachen, die nur Gott machen kann. People got up off the floor. They were healed. Leute lagen auf dem Boden und sie wurden geheilt. God began moving through the power of his anointing. Gott hat sich bewegt in der Kraft seiner Salbung. So then a few days later, dann ein paar Tage später, next week, die nächste Woche, and Janet and I both, we were going to be teaching. Und Janet und ich, wir beide sollten lehren. The third year class. Und zwar die Drittklässler. We were supposed to be teaching about ministerial ethics. Wir sollten über Ethik im Dienst sprechen. How a minister should properly behave. Wie ein Pastor, wie ein Diener sich gut verhalten soll. And God knows I've always wanted to behave. Und Gott weiß es, ich will mich immer gut verhalten. Like I told you, my mother said that I was the best teenager ever. Ich hab's euch erzählt. Give her any problems. Meine Mutter hat mich als Kind und Teenager sehr sehr gefeiert, weil ich mich gut verhalten habe. Filled with the Holy Spirit. Denn ich war gefüllt mit dem Heiligen Geist und zwar beständig. Ich habe immer wine. Weiter getrunken vom neuen Wein. And so we were supposed to teach ministerial ethics, how a minister behaves. Also wir sollten darüber lehren, wie sich ein Diener verhalten soll. And when we went to start, und wir starteten. This heavy glory just came in the class. Und gleichzeitig kam dann diese starke Herrlichkeit in den Raum. I didn't see the cloud, but it felt like a cloud. Ich habe die Wolke nicht gesehen, aber ich habe sie gespürt. Felt like a heavy mist resting on us. Es hat sich angefühlt wie so ein starker Nebel, der auf uns geruht hat. So habe ich einfach meine Hände gehoben. Janet beside me just lifted up her hands. Janet und ich, wir haben einfach unsere Hände gehoben. And we're supposed to say something to start the class. Eigentlich sollten wir etwas sagen, als wir den Unterricht starteten. In the presence of God's glory, I was speechless. Aber in der Gegenwart von Gottes Herrlichkeit konnte ich nichts sagen, ich war sprachlos. And I couldn't think of anything to say. Ich konnte an nichts denken, was ich sagen könnte. God's done a lot of miracles in my life. God's done a lot of miracles in my life. Gott hat viele Wunder für mein Leben. I've seen God do a lot of things. In seinem Leben getan. I've learned a lot from the Word. Ich habe viel vom Wort Gottes gelernt. I generally have a lot to say. Ich habe wirklich viel zu sagen. But I couldn't think of one thing to say. Aber da konnte ich einfach nicht an eine Sache denken, die ich sagen könnte. So I was silent. Also war ich einfach still. And in the weighty glory of God, just lift your hands right now. Und in dieser gewichtigen Herrlichkeit, the weighty presence, in dieser gewichtigen Gegenwart, just like a cloud, heb deine Arme hoch, descending upon us, in diese Wolke, die auf uns herabkommt, resting upon us just die like auf uns a cloud. The heavy, weighty presence of God, the manifest, die manifeste weight of His glory, gewichtige Herrlichkeit Gottes. I couldn't say anything. Ich konnte nichts sagen. There was a holy stillness. Da war eine heilige Stille. A holy silence that took over. Eine heilige Ruhe, die übernommen hat. And we just rested in the cloud. Und wir haben uns einfach in dieser Wolke ausgeruht. I need to go back and watch that session because I don't know exactly how long it was. Ich muss mir das noch mal angucken, weil ich nicht weiß, wie lang das eigentlich ging. It only felt like it was maybe 10 minutes. Es hat sich angefühlt, als wären das einfach nur 10 Minuten. But I know it was a lot longer than that. Aber ich weiß, dass es eigentlich viel länger gedauert because hat. Because it was practically the whole class and the class goes for. Denn es war genau genommen den ganzen Unterricht über, das waren fast 3 Stunden. But we were just in the atmosphere. Aber wir waren einfach in dieser Atmosphäre der Herrlichkeit. And in that there were students that got knocked out of their seats. Und in dieser Herrlichkeit da waren Schüler, die von ihren Stühlen gefallen sind. Nobody was saying a thing. Niemand hat irgendwas gesagt. It was God moving. Es war einfach Gott, der sich bewegt in hat. In revival glory. In einer Erweckungsherrlichkeit. Speaking to our hearts, preparing our hearts. Er hat zu unseren Herzen gesprochen und sie vorbereitet. Asking us to open up a little bit more. Er hat uns gefragt, dass wir uns weiter öffnen. Asking us for greater yielding, surrender. Er hat uns gefragt, dass wir uns weiter ergeben und kapitulieren. And I feel it so strong. Und ich spüre das gerade so stark. Even tonight, that what God is asking for, what He's looking for. Heute fragt auch Gott, dass sucht er auch nach solchen Herzen. Is not just a part of who you are. Und es ist nicht nur ein Teil von dem, wer du bist, but he's looking for all of who you are. Sondern er sucht dich ganz, er will dein ganzes Sein. He doesn't want what you do. Er möchte nicht das, was du tust. He wants who you are. Er möchte das, wer du bist. Because if you give him all that you are, denn wenn du ihm alles gibst, wer und was du bist, then he can do through you what you cannot do. Dann kann er durch dich tun, was du selbst nicht tun kannst. When you give him all that you are, wenn du ihm alles von dir gibst, open hearts become open vessels. Offene Herzen werden offene Gefäße. He can fill you with his spirit. Dann kann er dich mit seinem Geist füllen. Overflow with a fresh anointing. Du kannst überfließen mit einer frischen when Salbung. You give him all that you are, wenn du ihm alles von dir gibst, there's no more resistance. Da gibt's keinen Widerstand there's mehr. No more holding back. Da gibt's nichts mehr zurückzuhalten. You're no longer bound by the earth. Du bist nicht mehr an die Erde gebunden, an irdisches. But you become released by the heavens. Aber du wirst freigesetzt vom Himmel. When you give him all you are, wenn du ihm alles gibst, wer du bist, God is able to do a miraculous thing. Dann kann Gott wundersame Dinge tun. God is able to not only change your heart, er kann nicht nur dein Herz ändern, but he's able to change the hearts of those around you. Aber er kann auch die Herzen derer verändern, die um dich rum sind. Not only is God able to impact your family, er kann nicht nur deine Familie and your verändern friends, und deine Freunde, but when you become yielded to the Spirit, aber wenn du dich dem Geist hingibst, when you become so willing, wenn du dich so öffnest, you say, here I am, Lord. Wenn du sagst, hier bin ich, Herr, send me. Sende mich. You become a conduit for the very glory of heaven to flow into the earth. Dann kann die Herrlichkeit Gottes durch dich auf die Erde fließen. This is revival glory that begins to change nations. Das ist Erweckungsherrlichkeit, die die Nation verändert. This is revival glory that begins to change history. Das ist Erweckungsherrlichkeit, die die Geschichte verändert. This is revival glory that begins to change everything completely. Das ist Erweckungsherrlichkeit, die anfängt, alles komplett zu verändern. All God's looking for. Alles, wonach Gott sucht, is your willingness. Ist deine Bereitschaft, to say yes. Ja zu sagen. Yes. Ja. And really mean it. Und dass du es wirklich so yes. meinst. God, I'm not holding back. Gott, ich halte nichts zurück. I can't hold back from you any longer. Ich kann vor dir nichts zurückhalten. You've been too good to me. Du bist so gut zu mir. God, I can't hold back any longer. Ich kann nicht mehr weiter zurückhalten. I've experienced your touch. I see your glory. Ich sehe deine Herrlichkeit. Ich erfahre deine Berührung. God, I can't hold back any longer. Gott, ich kann es nicht mehr weiter zurückhalten. Because you're calling me. Weil du mich rufst. If he's calling you. Und wenn er dich ruft. Will you respond? Wirst du ihm antworten? Will you give him your yes? Wirst du ihm dein Ja geben? Tonight, if you have a yes on the inside of you. Hast du dieses Ja in deinem Inneren? I want to invite you to get out of your seat and come to the altar. Ich möchte euch einladen, aufzustehen und zum Altar hier vorne hinzukommen. Just come to the altar. Kommt vor zum Altar. Just come to the altar. Just come to the altar. Kommt einfach zum Altar nach vorne. Say, God, I give you my yes. Sag Gott, ich gebe dir mein Ja. Just come to the altar. Komm einfach zum Altar. Just come to the altar. Komm zum Altar. Revival has been prophesied over Europe. Erweckung wurde prophezeit über Europa. God has given words over Germany. Gott hat Deutschland Worte gegeben. There have been things that he's spoken to your heart very personally. Da gibt's persönliche Dinge, die Gott nur in dein Herz gesprochen hat. There are areas that he's dealt with. Da gibt's Bereiche, mit denen er schon mit dir gesprochen hat. And in the spirit you've battled. Und wo du im Geist gekämpft hast und Kampfführung betrieben hast. Because you know that you know. Weil du weißt, dass du weißt. Deep within the core of your being that Europe shall be saved. Dass in deinem Inneren weißt du, dass Europa that Germany shall be saved. Wird, dass Deutschland gerettet that wird. Something has to change. Dass etwas sich verändern there muss. Must be a shift. Da muss es eine Veränderung geben. Tonight when you give him your yes. Heute wenn du ihm dein Ja gibst. You're giving him permission. Dann gibst du ihm die Erlaubnis. To change your story. Deine persönliche Geschichte zu verändern. And in turn und er it becomes his story. Seinerseits, es wird dann seine Geschichte werden. It becomes his story. Das wird dann zu seiner Geschichte. It becomes something that will be written down in the history book. Das wird niedergeschrieben werden in den Geschichtsbüchern. The moment, der Moment when change came, wenn Transformation the gekommen moment ist, when revival glory showed up, der Moment, wenn Erweckungsherrlichkeit was the moment, da war, das ist der Moment. I gave him my all. Das ist der Moment, wo ich ihm I alles gegeben habe, yes. Wo ich ihm mein Ja gegeben habe. Because you are, denn du a move of God. Bist eine Bewegung Gottes. You carry du trägst the glory of God. Die Herrlichkeit Gottes. Tonight when you come, heute, wenn du kommst, I want you just to lift up your hands dann to him. Lade ich dich ein, dass du deine Hand hochhältst. And from your zu heart, ihm I want you to cry out to him. Und schrei aus deinem Innersten zu become ihm. Honest, become vulnerable before sei ehrlich, sei verletzlich vor ihm. Not holding back in any halt kind nicht of way. Zurück in irgendeiner Weise. But saying God, sag einfach Gott. I give you my yes. Ich gebe dir mein Ja. Don't think about your past. Denk nicht über deine Vergangenheit it's covered nach. By the blood. Es ist mit dem Blut Jesu bedeckt. Don't think about your history. Denk nicht über deine Geschichte it's covered nach. By the blood. Es ist bedeckt mit dem Blut just Jesu. Look to Jesus. Schau Jesus an. He is the author and the finisher. Er ist der Anfänger und der Vollender. The beginning and the end der Anfang und das Ende of your faith. Deines Glaubens. Look to Jesus. Schau Jesus an. And give him your yes. Und gib ihm just dein give Ja. Him your yes. Gib ihm einfach just dein Ja. Give him your yes. Dein Ja. Don't worry about what he's asking. Mach just give him your Sorgen, yes. Was er von dir verlangt. Sag Gott. I give you my yes. Ich geb dir mein Ja. I give you everything I am. I give you everything ich I am, dir alles God. Von mir. I lay it all down before your throne. Nieder vor deinem Thron. I lay it all down at your feet, God. Ich leg's alles vor deine Füße hin, Gott. I give you my yes. Ich gebe dir mein Ja. I give you my yes. Ich gebe dir mein Ja. I give you my yes. Ich gebe dir mein Ja. I give you my yes. I give you. Ich gebe my dir yes. Mein Ja. Yes, Lord. Ja, Herr. Yes, Lord. Ja, Herr. Yes, Lord. Ja, Herr. Whatever you desire to do, however you desire to do it. Was auch, wie auch immer du es machen möchtest. Work your work in me. Tu du dein Werk in mir. Have your way on the inside of me. Tu du das in meinem Inneren, wie es dir gefällt. I surrender to your call. Ich gebe mich deinem Ruf hin. I surrender to your spirit. Ich kapituliere vor deinem Geist. I say yes. Ich sage ja. Yes. Yes. Ja. Yes. Yes. Yes. When you've given him your yes, wenn du ihm dein Ja gibst, just allow him to open up in you. Dann erlaube ihm, dass er etwas öffnet in dir. And allow the sound of worship to come from your heart. Und erlaube ihm, dass der Klang des Lobpreises in dir just aufsteigt. Pour your love upon Jesus. Schütte deine Liebe vor Jesus aus. At his feet. Zu seinen Füßen. Lavish him with the fragrance of your worship. Salbe ihn mit dem Duft deines Lobpreises. Just begin to sing a new song. Fang an, ein neues the song Lied zu of your heart being released. Das Lied, das in deinem Herzen jetzt freigesetzt ist. Oh, I love you, Jesus. Oh, I love you, Jesus. Oh, Rabalale. Oh, Rabalahilahilahe. Isalamaya la male ora balalele ya ramalai ora balala maya la maya la maye ora balaya la ya Yeah. Oh, Lord, you love. I really believe that the Lord is calling us into a new place, dass der Herr uns in einen neuen Ort hineinruft, of yielded surrender like never before, wo wir kapitulieren und uns hingeben wie niemals zuvor. I can feel the spirit of revival glory in our atmosphere. Ich kann den Geist der Erweckungsherrlichkeit hier spüren. He's moving upon your hearts. Er bewegt sich über euren Herzen. He's stirring in the realm of worship. Er bewegt sich im Raum des Lobpreises. He's asking you to give your all. Er fragt dich, dass du ihm alles gibst. Because in the days to come, denn in den Tagen, die jetzt kommen, it's gonna take a surrendered life, da ist ein hingegebenes Leben nötig, in order to advance in the kingdom of God. Um wirklich im Reich Gottes voranzugehen. He's giving you the keys, er gibt dir die Schlüssel, he's giving you the tools that you need, und die Werkzeuge, die du brauchst. He's giving you the strength and the boldness, the courage. Er gibt dir die Stärke, die Kühnheit, den Mut. He's coming in His glory right now. Just lift your hands in the realm. Heb deine Hände genau jetzt in die Herrlichkeit. Just receive all of it right now. Empfang alles genau jetzt. Your body's being strengthened. Your physical body. Dein Körper wird jetzt gestärkt. Along with your soul, your mental capacity being strengthened. Mit deiner Seele und deinem Verstand. Your emotions are being strengthened. Deine Emotionen werden jetzt gekräftigt. And your spirit within is being strengthened by the Holy Spirit within you. Und dein Geist in dir wird jetzt durch den Heiligen Geist noch. Yeah, there's a supernatural strengthening that's coming. Da gibt's eine übernatürliche Stärkung jetzt. And there's a supernatural deposit of courage that's being given. Und jetzt empfangt ihr auch eine übernatürliche Gabe von Mut und Kühnheit. It's a courage to step out by faith. Eine Kühnheit, im Glauben voranzugehen. No longer living nicht by länger, fear or intimidation. Ihr lebt nicht länger bei durch Furcht oder Angst. You're being freed from that. Ihr werdet davon jetzt befreit. You're being loosed from the chains. Ihr werdet freigesetzt of von den Ketten, die euch einflößen, die euch Furcht einflößen. You're being released from the feelings of never being enough, second best. Ihr werdet jetzt freigesetzt von den Gefühlen, dass ihr niemals genug seid. God is restoring the joy of your salvation. Gott stellt jetzt wieder die Freude an eurer Errettung her. Und ihr werdet darin gestärkt. You are the revival generation. Ihr seid die Erweckungsgeneration. That Germany has been waiting for. Auf die Deutschland gewartet hat. You are the revival generation, the revival people, the glory people. Ihr seid die Herrlichkeitsleute, die Erweckungsleute. That Europe has been waiting for. Auf die Europa so sehnsüchtig gewartet hat. Oh yes. Halleluja. Yes, you are chosen people. Ihr seid ein auserwähltes Volk. A royal priesthood, a holy nation. Eine heilige Nation, ein königliches Priestertum. Called to show forth the purposes of God. Ihr seid dazu berufen, called Gottes to walk Willen zu in the tun, power of the Spirit, in der Kraft des Geistes zu laufen, in the authority of the glory, und in der Autorität der Herrlichkeit. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Thank you, Jesus. Halleluja. I want you to give God a clap of praise. Gib Gott einen Applaus von Lobpreis. Oh, wow. Wow. Wow. And with that, I want you, if you're able to, I want you to go back to your seat. There's something small I want to share with you in regards to the revival that's breaking out in the world right now. Setzt euch noch mal kurz an euren Platz. Ich will noch was Kurzes mit euch teilen bezüglich der Erweckung, die gerade ausbricht. I want to give you some encouragement. Ich will euch da eine Ermutigung mitgeben. In regards to the move of God that's being released in the nations. Bezüglich der Bewegung Gottes in den Nationen derzeit. I told you about the stirrings that we were feeling in January and in February. Ich habe euch erzählt von diesen Bewegungen aus dem Januar und im Februar, die ich wahrgenommen habe. And although we were feeling this great move of the Spirit coming. Und obwohl wir schon diese starke Bewegung des Geistes gespürt haben, dass sie kommt. I understand, I've been there. Ich verstehe das, ich war auch schon not mal an too dem long Punkt. Ago. Vor nicht allzu langer Zeit. Understand. Ich kann das nachvollziehen. It's biblical. Das ist sogar biblisch. The Bible tells us that when the priests, die Bibel sagt, the dedication of Solomon's temple, wenn die Hingabe im Tempel Salomos, the cloud of glory came down wenn da die Wolke der Herrlichkeit herabkam, da sagt uns die Bibel, dass der Priester da nicht mal stehen konnte, aufgrund des Gewichts dieser Wolke. Also das ist wirklich biblisch. Wenn wir weitere Manifestationen wie diese hier erleben in unseren Meetings, also wirklich verrückte Manifestationen, Dinge, die in der Bibel so aufgeschrieben sind, aber wie hier auf Erden zuletzt nicht so gesehen haben. Like the unbeliever, Dinge wie der Nichtgläubige, that's always saying bad stuff about the Christians, der immer schlechte Dinge über die Christen sagt und sie verfolgt und sie beleidigt. Seeing a light from heaven shine in the midst of the meeting. Da sehen sie ein Licht in der Mitte dieses Treffens. Knock them out of their chair and give them a new name. Schmeißt sie von ihrem Sitz runter und gebt ihnen einen neuen Namen und sagt, das ist ein Evangelist. Ooh, yeah. We've been seeing the flashes of lightning in the meetings. Wir haben die Blitze des Lichts in diesen Treffen gesehen. Yeah. Get ready for it. Macht euch dafür bereit. The flashes of lightning. Die Blitze. Get ready for the manifestation. Macht euch bereit für diese Art von Manifestation. Von Engeln. Wo jeder hier geistliche Augen geöffnet bekommt. The armies of angels that are fighting. Wo wir die Armee der Engel sehen, die kämpfen. There's a whole lot that God wants to do. Da ist so viel, was Gott tun möchte. I feel the movement of God's revival coming. Und ich spüre, wie Gottes Erweckungsbewegung kommt. And then on February 8th, und am 8. Februar diesen Monats, up in a place that most people never heard of, in einem Ort, wo die meisten Leute nicht mehr wussten, dass es den gibt, Wilmore, Kentucky. That's like out in, like nowhere. Das ist irgendwo im Nirgendwo. Where's the nowhere place in Germany? Wo ist dieser irgendwo im Nirgendwo Ort in Deutschland? Where's the nowhere place? Wo ist dieser Ort in Deutschland? Nowhere. So, someone said Stuttgart. Jemand hat Stuttgart gesagt? Well, listen. Naja, hört zu. I believe that this is a house of revival. Ich glaube, dass das hier ein Haus der Erweckungsbewegung ist. There's been a lot of prayers, a lot of intercession. Da gab's viele praise, Gebete, a lot of worship. Viel Lobpreis, viel Fürbitte. For many years, Pastor George has been preaching the true. Über viele Jahre Spirit-filled word of God. Hat Pastor Georg das wahre, geistgefüllte Wort Gottes gelehrt. In the midst of persecution, mitten in Verfolgung, in the face of mockers, da wo Beleidigung war, the Carls have continued to pursue the things of God, the truth. Die Wahrheit wird immer verfolgt werden. And God will honor that. Und I'm telling you, God is honoring that. Gott ehrt es, ich sag's euch. What you see here in this ministry is a lot of hard work, but it's also was ihr hier seht in diesem Dienst ist viel harte Arbeit, aber auch der Segen des Herrn. It's a sign of his favor. Das ist ein Zeichen seiner Gunst. Upon his glory, people. Auf seinen Herrlichkeitsleuten. In Wilmore, Kentucky. At a university. An einer Universität. There were some students. Da waren ein paar Studenten. That at the end of their morning chapel. Am Ende deren nach dem Gottesdienst. The students decided we're just gonna worship a little bit longer. Da haben sie sich dazu entschlossen, einfach noch ein bisschen weiter anzubeten. We're not gonna rush out of God's presence. Wir werden jetzt nicht aus der Gegenwart Gottes ausrennen. We're just gonna linger and worship a little bit longer. Wir werden einfach noch ein bisschen länger weiter anbeten. Suddenly it grew to a group of 20 people worshiping. Und plötzlich ist es angewachsen zu einer Gruppe von 20 Leuten, die angebetet haben. And a few more students heard what was happening and they came in. Und noch weitere Studenten haben davon gehört, sind gekommen. Plötzlich waren es 100 Leute, die angebetet haben. Then 200 people worshiping. Dann 200 Leute, die anbeteten. And they were worshiping late into the night. Und sie haben angebetet bis spät in die Nacht. The chapel was at 10 a.m. Der Gottesdienst war and they worshiped late into the night. Um 10 Uhr morgens und sie haben bis in die späte Nacht weiter angebetet. And then guess what happened? Und dann, was glaubt ihr, was ist dann passiert? There was a tornado warning. Da war eine Tornado-Warnung. Bad weather was coming the next day. Da war schlechtes Wetter angesagt für den nächsten Tag. So an alert went out. Also da war ein Alarm. Classes are canceled for Thursday. Der Unterricht für Donnerstag, der ist abgesagt worden. So they said, well, we can keep on worshiping. Dann sagten sie, okay, dann beten wir einfach weiter an. Wir müssen morgen nicht früh aufstehen für den Unterricht. Also können wir einfach nur ein bisschen weiter anbeten. Und sie haben die ganze Nacht durch angebetet. Dann am nächsten Tag hatten sie keinen Unterricht. Also haben sie den ganzen Tag angebetet. Und bis in die Nacht. Und an diesem Punkt people started to take notice. Da haben die Leute plötzlich das bemerkt. Das ist irgendwie seltsam. Most people don't do this kind of worship. Die meisten Leute machen nicht diese Art von Lobpreis. If you try to sing, wenn ihr versucht zu singen, for 24 hours, 24 Stunden lang, you're gonna get worn out, tired, dann werdet ihr irgendwann mal müde sein. Bored with the songs you're singing. Oder gelangweilt von den Liedern, die ihr singt. But it wasn't a natural thing. Das war keine natürliche Sache. It was a Holy Spirit. Das war der Heilige Geist, der sich bewegt hat. Gott hat die Herzen dieser Studenten gesalbt. Er hat sie gesalbt mit dem Geist der Erweckung. Is there anybody here tonight that feels like you're being anointed? Ist da irgendjemand with the spirit of revival? Heute hier, der sich so fühlt, als wäre er gesalbt mit dem Geist der Erweckung? Oh, yes. There are world changers in this room right now. Das sind Weltveränderer genau in diesem Raum. There are revivalists in this room right now. Das sind Erweckungsträger in diesem Raum. There are history makers in this room right now. Hier sind Leute, die Geschichte schreiben. And you are being anointed with the spirit of revival. Und ihr werdet gerade jetzt gesalbt mit dem Geist der Erweckung. To carry the flame of the fire of God. Um die Flamme des Feuer Gottes zu tragen. To the places that he sends you. An die Orte, an die er dich sendet. These students were anointed for revival. Diese Studenten sind gesalbt worden für Erweckung. And some students, they noticed what was happening in the chapel. Und manche Studenten, die das auch bemerkt haben, was da passiert. And they sent out some texts and they sent out some social media posts. Da haben sie paar Posts auf Social Media gepostet. And they said the students have been worshiping for over 24 hours. Und haben da publiziert, dass die Studenten für lange Zeit hier angebetet haben. And it doesn't look like they're going to stop anytime soon. Und es sieht nicht so aus, als ob es bald aufhört. Some people from the community began to come into the chapel. So sind auch manche Leute aus der Gemeinde hergekommen. Some people who didn't know the Lord. Manche Leute, die den Herrn nicht mehr kennen. People who were not saved. Die noch nicht errettet sind. Started getting drawn to the chapel. Die sind auch hierher dorthin gezogen worden. And in the midst of the worship. Und inmitten dieses Lobpreises. Once in a while they give a little testimony. Say it again. They would share their testimony. Haben Leute ihr Zeugnis geteilt. They give an exhortation from the Word. Ja, sie haben das Wort gebracht. Somebody else would have a prayer. Manche würden haben ein Gebet gebetet. And they would offer to pray for anybody that was in the chapel. Und sie haben angeboten, für jeden, der hier in der Kapelle ist, zu beten. And they continued worshiping. Und sie haben weiter angebetet. People would come out of their seats and just kind of come along the side. Und Leute sind aufgestanden von ihren Sitzen und sind einfach nach vorne gekommen. And somebody that would notice them would go over and pray with them. Und wenn sie das bemerkt haben, dann sind sie rübergegangen zu den People Leuten und gebetet. Saved. Leute sind errettet worden. People started rededicating their lives to Christ. Leute haben ihr Leben Christus gegeben. Students are running down to the altar like you ran down here tonight. Studenten sind zum Altar gerannt und haben alles they hingegeben. Of their sins, get right with God. Sie haben Buße getan, ihre Sünden bekannt, sind recht some vor Gott jetzt. Some that were experiencing healing miracles. Manche haben Heilungswunder erlebt. Some being given a word of prophecy. Manche haben ein prophetisches Wort bekommen. God was moving. Gott hat sich bewegt. And suddenly people from outside of the community. Und da waren auch Leute von außerhalb der Gemeinde, haben davon gehört, was da passiert. Also sind auch sie hergekommen. Das hat 3 Tage lang angedauert. 4 Tage. Ich spreche nicht davon, dass sie nur ein paar Stunden sich getroffen haben und wiedergekommen sind am nächsten Tag. Ich spreche davon, dass da kein Ende war. Just that continual spirit of revival. Es war ein durchgängiger Geist der Erweckung. 3 days. 3 Tage. 4 days. 4. 5 days. 5 Tage. 6 days. 6 Tage. And Janet and I heard about what was happening. Und Janet und ich haben gehört, was da passiert. And we were getting ready. Und wir haben uns fertig gemacht. To do our Glory Bible study. This is what we do on Tuesday. Um dienstags unsere Glory Bible School. We had set up the cameras, we set up the lights. Wir haben die Lichter und die Kameras positioniert, fertig gemacht. We had a lesson that we were going to teach. Wir hatten die Unterrichtsstunde vorbereitet. And the Spirit began stirring on the inside of me. Und der Geist Gottes hat er sich bewegt. Drive up and see what's happening in Wilmore. Und er sagte, fahr dahin nach Wilmore und schau, was da passiert. The Spirit was leading me. Der Geist Gottes hat mich geführt. Get up. Steh auf. And drive. Und fahr dahin. Change my plans. Verändere diese Pläne. Totally different. Tu was anderes. Revival is always inconvenient. Erweckung ist immer unangenehm. Revival doesn't fit into your schedule. Erweckung passt nicht in deine Agenda. Revival calls us to fit into God's timing. Erweckung soll immer in Gottes Timing passen. Yeah. And so we got in the car. Also haben wir uns ins Auto gesetzt. And we drove 6.5 hours north. Und wir sind 6.5 Stunden gen Norden gefahren. The middle of the night. Mitten in der Nacht. Got to our hotel. Da sind wir ins Hotel gekommen. 1:30 in the morning. 1:30 nachts. And we were there to go over to the church at 8:00 in the morning. Und wir waren da, um 8 Uhr morgens dorthin zu gehen zu der Kirche. And I saw with my own eyes what God was doing. Und mit meinen eigenen Augen habe ich gesehen, was Gott da gerade tut. 1 week into the revival. Eine Woche lang geht die Erweckung an. There were so many people coming. Da waren so viele Leute, die hergekommen sind. They said anybody 25 and older, anybody older than 25. Sie haben gesagt, jeder, der älter als 25 Jahre ist, you can't come into the chapel because we have too many students that are filling the chapel. Der darf nicht mehr rein in die Kapelle, weil wir zu viele Studenten schon da drin haben. They said you can go across the road. Sie haben zu mir gesagt, ihr könnt auf die Straße zur Straße gegenüber gehen. And watch the live stream. Und den Livestream euch anschauen. So we walked into that chapel. Also sind wir dorthin gelaufen in diese Kapelle. And there was only one seat left. Und da war nur noch ein Platz übrig for us. Für uns vier. We took the last four seats. Wir haben die letzten vier Sitze für uns bekommen noch. They had to open up another chapel. Und dann mussten sie eine neue Kapelle aufmachen. Und die wurde wieder gefüllt. Und nachdem der Morgengottesdienst vorbei war, nach dem Unterricht, dann sagten sie, jetzt könnt ihr in den Hauptsaal kommen, weil die Schüler in den Unterricht gehen. Ihr könnt reinkommen, wenn ihr wollt. Aber als wir die Kapelle verließen, gab es eine Linie. Aber wenn wir unsere Kapelle verlassen haben, dann war da schon eine Schlange. I'm not exaggerating by saying there was about 2500 people in line. Ich übertreibe jetzt nicht, wenn ich sage, da waren 750 Leute in der Schlange. 250 Leute. 2500 Leute waren in der Schlange. This is in a community of 6000 people. Das ist eine Gemeinde von 6000 Leuten. Small community. Eine kleine Gemeinde. The chapel can only hold 1874 seats, something like that. Die Kapelle kann nur die 1870 Plätze anbieten. We were in the line, took us about an hour to get into the chapel. Und da waren wir also in der Schlange und es hat uns über eine Stunde gebraucht, bis wir da rein konnten. The day after we left. Und an dem Tag, nachdem wir dann gegangen sind, hat sich diese Schlange verdoppelt. There was over 5000 people waiting in line to get in. Da waren über 5000 Leute, die in der Schlange gewartet haben. Last weekend. Letztes Wochenende. It got so out of control. Es ist so aus dem Ruder gelaufen. The police got involved. Dass sogar die Polizei involviert wurde. The police came to shut down the town. Die Polizei kam, die ganze Stadt dicht zu machen. They were holding signs. Sie haben Schilder hochgehalten. That said revival is full. Und sie sagten, Erweckung ist voll. On the ground. Auf dem Boden, auf dem Grund. The people estimated there was maybe about 20,000 people. Haben die Leute gedacht, da waren etwa 20.000 Leute haben versucht, in diese Schlange da reinzukommen. 20.000 Leute. But from the air. Aber von der Luft. When they surveyed from the air. Aber wenn die, als sie von der Luft, aus dem Himmel aus draufgeguckt haben, das sind keine 20.000, das sind 50.000 Leute. 50.000, die gerade versuchen, da in diese Kapelle reinzukommen. Gott, let your spirit of revival glory. Lass deinen Geist der Erweckungsherrlichkeit Stuttgart füllen. God, let your spirit of revival glory. Lass deinen Geist der Erweckungsherrlichkeit Deutschland erfüllen. God, let your spirit of revival glory. Gott, lass deinen Geist der Erweckungsherrlichkeit sweep over Europe completely. Über Europa fegen, und zwar komplett. Do a work that only you can do. Wirke das, was nur du wirken kannst. Ignite the hearts of men and women everywhere. Entzünde die Herzen der Frauen und Männer überall. And draw them und zieh sie to the person of Jesus Christ, zur Person von Jesus Christus, that you might receive your glory, dass sie dann die Herrlichkeit von dir empfangen. In Jesus mighty name. In Jesu mächtigem Namen. I'm going to ask you to do something right now. Ich frage euch jetzt, ich bitte euch etwas zu tun. I want to give you an opportunity. Ich will euch eine Gelegenheit geben, to sow into the glory, in diese Herrlichkeit hineinzusäen. Because I understand the power of the seed. Denn ich verstehe die Kraft, die im Saatkorn steckt. Tonight we have experienced the moves of God. Heute Abend haben wir die Bewegung Gottes erlebt. God has been gracious to us. Gott war so gnädig zu uns. In praise and worship, we felt God. Im Lobpreis, in der Anbetung haben wir ihn gespürt. Pastor George got the word about God's grace. Pastor Georg hat dieses Wort bekommen über die Gnade Gottes. Came forward. Das kam hervor. Received his grace. Wir haben seine Gnade empfangen. Du kannst sie nicht kaufen. You can't buy it. You can't earn it. Du kannst sie nicht verdienen. Es ist einfach Gnade. Then the holy laughter came. Dann kam das heilige Lachen. God gave us key for staying in the joy. Gott hat uns Schlüssel gegeben, um in der Freude zu bleiben. Then he gripped our hearts. Und dann hat er unsere Herzen berührt. He led us to the altar again. Er hat uns zurück zum Altar geführt. He began to fill our mouths with a new song. Er hat unsere Münder gefüllt mit einem neuen Lied. With the spirit-filled worship and a praise. Mit einem geisterfüllten Lobpreis. Tonight I want you to sow into. Heute Abend lade ich dich ein, hineinzusehen. The moves of the Spirit. In diese Bewegung des Geistes. I didn't just say move, it's a moves. Ich sagte nicht Bewegung, es sind Bewegungen. Because I believe what God's doing is not going to be just limited to one place, one locale. Denn ich denke, was Gott tut, ist nicht nur limitiert an einen Ort begrenzt, sondern es betrifft viele Orte. In the Spirit, I can see Germany lit on fire. Im Geist kann ich Deutschland sehen, wie Germany es ablaze. In Flammen steht. With a revival like it has never had before. Mit einer Erweckung, wie es Deutschland noch nie gesehen hat. Something that is history making and record breaking. Etwas, das Geschichte schreibt und Rekorde bricht. Something that will astound not only those in the church but those that are out in the world. Etwas, das nicht nur uns hier in Staunen bringt, sondern auch die, die in der Welt sind. You know, the American news got word of what was happening in Asbury. In den amerikanischen News, was da passiert in Asbury. And they wanted to come and they wanted to set up an interview. Da wollten sie ein Interview starten. Because, I mean, this is a major thing happening in America right now. Wirklich eine große Sache, die da vonstatten geht. What happened in Kentucky? Was da in Kentucky passiert ist. Was the spark. Das war der Funke. But it's been spreading all over America. I'm talking about over the last 2 weeks. It's been spreading all over America. Aber der springt jetzt über ganz Amerika. Ohio, Tennessee, Alabama, Texas. Out on the West Coast. Da an der Westküste. Several different locations out there. An verschiedenen Orten dort. God is moving. Dort bewegt sich Gott. And I want you to sow tonight. Und ich lade dich ein, dass du da hineinsäst in die Bewegungen und das Wirken Gottes. Leg dein ganzes Herz in diese Opfergabe rein. Listen, let the Spirit lead you. Lass einfach den Heiligen Geist let dich führen. The Spirit lead you. Lass den Geist dich One leiten. Thing I know about the Spirit, he's not stingy. Eine Sache, die ich weiß vom Heiligen Geist, ist, dass er people say, well, the Spirit's dass telling er nicht geizig me to ist. So 1 euro. Ja, vielleicht sagen Leute mir, ich soll 1 Euro geben. Maybe you got that wrong. Maybe you're supposed to keep 1 euro and sow the rest. Vielleicht bist du falsch in deiner Denke. Vielleicht sollst du 1 euro behalten und den Rest säen. Listen, we know what the Bible says. Hör zu, there was a widow with a mite. Was die Bibel sagt, da ist eine Witwe. And God looked at that and said, that's a big offering. Und die gab wenig und because der Herr sagt, das ist all viel. That she had. Denn es war alles, was sie hatte und es war alles. And so sow according to what the Spirit's speaking to you to do. Also sähe gemäß dem, was der Geist dir zeigt, was du säen darfst. Of course, if you like to give by cash, you can do that. Wenn du Bargeld geben möchtest, kannst du das tun. Also sow through what do you call those little forms? Du kannst auch the obligation du kannst forms auch die that are are they in the backs of the seats? Is that where they're underneath your seats? Underneath unter your seats, euren the obligation Sitzen. Forms. You can sow that way. There's also other ways you can sow. Up ihr there, you can see you can do a bank transfer. Zum Beispiel über through PayPal. PayPal oder online at glorylife.net. Geben glorylife.net. But I encourage you to sow a revival aber ich seed. Ermutige dich, dass du eine Erweckungssaat gibst. Put your heart in it. Leg dein Herz so ganz rein. So a seed for revival. Ja, das ist ein Saat für Erweckung. A revival seed sown into revival soil. Eine Erweckungssaat, die du in Erweckungsboden gibst. Will produce a revival harvest. Das wird eine Erweckungsernte geben. You can't buy revival, you can't buy miracles, you can't buy signs and wonders. Du kannst Erweckung nicht kaufen, du kannst nicht Zeichen Wunder kaufen. There is gold. I just noticed it. There's gold coming all over my hands. Ich sehe gerade, dass da Gold auf meine Hand kommt. Is it on my face too? Okay. Well, ist es auch I can't see it on my face, but Gesicht. I can definitely see it on my hand. Ich kann es definitiv auf meiner Hand sehen. And there's a little bit of oil beginning to come. Da ist ein bisschen Öl, das kommt. This is how it starts when the oil starts flowing. It das comes ist, in the creases. Das ist, wenn das Öl anfängt zu fließen, dann wird es immer mehr. Yeah, there it is. Da ist es. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Okay. Some of you need to look at your hands right now. Manche von euch müssen jetzt auf ihre Hände gucken. Some of you are going to have a little sparkle coming in your hands. Vielleicht habt ihr ein kleines Glitzern auf eurer Hand. Some of you are going to begin to see a little bit of like a diamond dust popping out of Manche the pores of your skin. Etwas wie who's getting ein the gold dust? Diamant, or maybe you're getting some oil in your Staub hands. Just wave at me Goldstaub real quick. Sehen. Back hat there. Öl? Who else? Öl an seiner Hand. Over there? Awesome. Dort? Anybody else? Großartig. Right there? Okay. Auch da. Anybody over here in the section? Jemand da drüben? Front row? Awesome. Erste Wonderful. Reihe? Super. And what do we say? We say God increase. Und was sagen wir? Increase. Herr, vermehre the good work das. You begun, the God work that you begun, increase it, God. Das Werk, das du begonnen increase hast, Herr. It. See it a vermehre bit. Das. Come in there. Schau, da kommt mehr. Hier Öl gold. Und Gold. Even on the back there. Oh, and there too. Da auch. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Lord. That's a sign of His glory. Wow, das ist a ein sign Zeichen of His glory. Seine yeah. Herrlichkeit. Yeah. Can you see that? I can see it. Yeah, okay. And look at on this one. There's oil coming. And the crease is there. Ooh. I take this. Are you ready to sow? Seid ihr bereit zu Are you säen? Ready to give? Seid ihr bereit Listen, zu God geben? Is giving tonight. God is giving so much. He's pouring out. Gott of hat his so spirit. Viel gegeben unlimited, heute. Unlimited. Er hat Have sein you ever Geist seen the gold dust before? Ausgegossen. Okay, look at that. Schau, das ist Goldstaub. See it? Siehst du das? I do not wear glitter. Ich trage normalerweise keinen Glitzer. I do not hang around Christmas trees before the meetings. Ich hänge nicht an Christmas an Weihnachtsbäumen rum. Right. On my head? See, I can't see it on my face. If it's on my face, I'm glad about that, but I can't see it. Nicht in meinem Gesicht sehen. Ich kann's It's awesome. I can see it on my hands. Ich kann's an meiner Hand okay. sehen. Lord, fill him with your glory. Glory. More glory. Herr, füll ihn mit deiner More glory, Herrlichkeit. God. More glory. Mehr Herrlichkeit. More glory. Mm. Mehr Herrlichkeit. God knows what we need when we need it. Gott weiß, was wir brauchen, wenn wir es brauchen. And he's faithful. Und er ist treu. Yeah. All we got to do is receive. Alles, was du tun musst, ist empfangen. A lot of times we're running away from what God Oft rennen has wir weg von dem, was Gott von uns möchte. A lot of times God's want to pour out and we Oft möchte God not right now. It's not convenient. Oft möchte Gott ausgießen. Or it's not in my plans or what I want. Aber es ist nicht auf meiner Agenda, in meinen Plänen. Es ist God's unangenehm. Offering is an increase of his glory. Aber Gottes Angebot ist ein Wachstum Jesus. In Herrlichkeit. And his glory, it changes everything. It brings transformation. Und seine Herrlichkeit bringt Transformation. Yeah, es verändert Jesus. Alles. Thank you, Lord. Danke. Are you ready to sow tonight?